Okay, legen wir mal los. Herzlich willkommen zum Workshop Liesabend der marxischen Theorie zwischen Klassenkampf und automatischem Subjekt. Wir haben Julian Bierwirth eingeladen, der zu dem Thema referieren wird. Ein paar Worte vielleicht zu Julian. Julian hat in Göttingen Soziologie und Pädagogik studiert und ist im Moment tätig in der Bildungsarbeit bei den Falken und hält viele Vorträge und Workshops zu Kapitalismuskritik und zur marxischen Theorie. Und er schreibt auch für die Zeitschriften Krisis und die Zeitschrift Streifzüge. Wir haben Julian eingeladen, weil wir dachten, eine Einführung in die marxische Theorie wäre günstig hier auf der Ferienreise, weil sich die kritische Psychologie auch als marxistische Subjektwissenschaft versteht. Die Frage ist natürlich dann immer, was heißt eigentlich Marxismus? Was ist denn diese marxische Theorie? Und wir fanden es besonders interessant, unterschiedliche Lesarten vorzustellen. Denn Marx ist ja nicht, gibt es ja nicht eine Interpretation oder eine Lesart, sondern verschiedene Lesarten, die sich auch in der Geschichte entwickelt haben. Und es soll einerseits natürlich eine Einführungsveranstaltung sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch sicherlich interessant, um weiter zu diskutieren und auch kritische Psychologie weiterzuentwickeln, wenn man sich Debatten anguckt, die rund um die marxische Theorie sich auch in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben und was das auch für die kritische Psychologie dann heißt. Es ist außerdem wahrscheinlich eine gute Vorbereitung auf die Podiumsdiskussion heute Abend, die im Hörsaal stattfinden wird, zum Thema, was ist denn marxistisch an der kritischen Psychologie. Ja, und dann würde ich jetzt mal abgeben an... Ja, danke. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind ja eine ganz schöne Größe, finde ich. Ich hätte mir gedacht, das weniger als Vortrag zu konzipieren, sondern eher mich ein bisschen an dem lang zu hangeln, was euch interessiert und was ihr wissen wollt. Denn das war ja ganz gut, wenn wir am Anfang eine kurze Runde machen können, wo ihr alle vielleicht mal kurz sagt, mit was für ein Interesse ihr hier seid, was ihr gerne wissen wollt, vielleicht auch, was ihr an Vorwissen habt, beziehungsweise ob ihr in dieser kritischen Psychologie tiefer drin seid oder euch das auch erst mal angucken wollt hier. Weil das vielleicht für die Akzentuierung von dem, was man dann macht, ganz hilfreich sein könnte. Dann habe ich so ein bisschen dann irgendwas, woran ich mich orientieren kann, wenn ich dann weitermache. Genau, von daher würde ich vorschlagen, einfach eine Runde zu machen. Wenn ihr nichts sagen wollt, müsst ihr natürlich nicht. Ihr habt es vielleicht gesehen, hier vorne liegt so ein Aufnahmegerät. Zumindest mir ist das immer ein bisschen unangenehm, wenn man mitgeschnitten wird. Wir werden natürlich so Vorstellungsrunden und sowas dann rausschneiden, gehe ich mal von aus. Und wenn ihr nicht wollt, dass eure Nachfragen drauf sind, finde ich es mehr als verständlich, wenn ihr das sagt. Ich werde dann hinterher auch nochmal sagen, ob ich will, dass mein Gelaber da drauf ist. Vielleicht haben wir dann nur eure Nachfragen. Genau, aber jetzt finde ich eine Runde erstmal. Magst du anfangen? Ja, Uli. Ich bin schon lange in dieser Szene irgendwie, aber es gibt immer noch viele Sachen, die ich einerseits vielleicht nicht verstanden habe, andererseits auch immer wieder mal anzweifle. Von daher freue ich mich sehr, dass ich jetzt das hier nochmal in Zusammenhang höre. Mein Name ist Markus, ich studiere Psychologie, bin seit ungefähr 3 Jahren mit kritischer Psychologie beschäftigt und suche eigentlich so noch ein bisschen die theoretische Fundierung des heutigen Marxismus. Ich bin Dennis, beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit kritischer Psychologie, hauptsächlich kritische Psychologie nach Holzkampf und auch mit der marxischen Theorie und da auch mit heterodoxen Strömungen oder mit neueren Interpretationen wie Wehrkritik, neue Marx-Lektüre und finde es spannend, dass man das Verhältnis zu setzen, kritische Psychologie und solche neuen Lesarten der marxischen Theorie. Ja, hi, ich bin David, ich studiere klinische Psychologie und bin ein bisschen auf Marx gestoßen durch Lacan und Lacan'sche Ansätze, die mit Marx arbeiten, habe aber eigentlich gar keine Grundkenntnisse, deswegen dachte ich, komm mal her. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Also ich habe das hier Marx gelesen in letzter Zeit, ganz aktuell. Aber ich nur Kapital, also die ersten paar hundert Seiten oder so, um überhaupt zu wissen, worum es geht. Ja, dann habe ich mal so einen Lesekreis gegründet und ein paar Kapitel gelesen von etwas, was sich auf Marx bezieht. Das war das eigentlich so, was ich zu dem Thema an Handfesten getan habe. Und ja, ich finde es halt sehr spannend, die unterschiedlichen Lesarten, die es gibt, scheinen sich ja sehr stark zu unterscheiden. Und mir ist unverständlich, warum oder was genau ist eigentlich der Unterschied. Darüber mir fehlt immer auch der Überblick über, Marx hat jetzt nicht viel geschrieben. Also was davon ist für wen wichtig? Und ich habe gehört, dass verschiedene Gruppen, die Marx jetzt gerade organisieren, völlig andere Kapitel zum Teil lesen und da weglassen und zum Teil auch sehr überzeugt werden, das brauchen alles nicht, das ist sehr wichtig. Und andere sagen es halt andersrum. Dementsprechend kommen die halt zu unterschiedlichen Schlüssen. Und es scheint ein bisschen so zu sein, als wäre Marx gesamtes Werk ein bisschen die Bibel, sodass jeder eigentlich was findet, was er gebrauchen kann und irgendwie was er wieder nicht so haben will. Und ja, gerade jetzt auch geschichtlich gesehen, wenn man traditionelle marxistische Ansätze und auch Praxis eben anschaut, was alles passiert ist, und das im Kontext setzt mit dem Wunsch nach quasi einer befreiten Gesellschaft, sehr starke Spannung. Und das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was Marx eigentlich dazu sagen würde. Hi. Ja, ich bin André. Spannend halt diese verschiedenen Lesarten. Ich bin hier, ich habe vor einer Zeit angefangen, mich mit politischer Theorie zu beschäftigen und mit dem Verständnis der Psychoanalyse und politischer Theorie und bin darüber halt auch immer wieder schon mit marxischer Theorie in Berührung gekommen, aber das Gefühl, das ist so sehr schwammig. Also es ist irgendwie was da, aber so richtig formulieren kann ich das auch nicht. Und zu den unterschiedlichen Lesarten hätte ich jetzt, zu manchen fällt mir so ein bisschen was ein, aber so auch alles schwammig und ich könnte das nicht voneinander abgrenzen. Ja, mein Name ist Sebastian. Ich studiere auch Psychologie und bin Theorie da dran gekommen. Und ja, aber für die Fundierung der kritischen Theorie auf die marxische Weltanschauung habe ich jetzt noch nicht wirklich so. Ich denke, das ist verinnerlicht so. Und ich finde es einfach interessant, wie diese Weltanschauung wirklich von deinen Aspekten wirklich deutlich zu verstehen. Und dafür umgekehrt nicht so daran zu denken. Ich bin Lisa, ich studiere Oktober Sozialwissenschaften. Mich hat interessiert die Entwicklung, so was ich verstanden habe, die Entwicklung der Ideen der Ausdrücksfolgerung. Ich kenne halt das Grundwort. Ich bin Ronja, ich studiere Erziehungswissenschaften und bin seit einem Jahr in so einem Lesekreis zur kritischen Psychologie in der Holzkamp. Bin dann nicht so weit gekommen. Genau, und freue mich auf so eine Plätzchenforum. Ich bin Dede, mache jetzt schon lange Zeit kritische Psychologie und hatte während des Psychologiestudiums mal neben mir ein paar Sachen von Marx und Lesekreis gelesen, abgemacht und Kapital und würde das ganz gern auffrischen und hoffentlich auch erweitern. Ich bin Franka, ich studiere auch Psychologie und ich bin über die Rosa-Luxemburg-Stiftung schon viel mit Marxischer Theorie in Berührung gewesen und jetzt eben mein Ansatz, das Ganze mal von der psychologischen Seite noch ein bisschen mehr zu beleuchten. Also ich komme von den beiden Standpunkten und jetzt hier hoffentlich die Vereinigung. Ein bisschen gut gesagt. Ich bin Maxi, ich bin eigentlich so auf Marx immer nur über die kritische Psychologie nach Holzkamp gestoßen und habe aber Marx noch nie gelesen, fällt mir gerade auf. Und genau, habe, glaube ich, eher so immer ein bisschen was über diese Wertkritik eben mitbekommen, eine Lesart von Marx. Und also finde es einfach spannend, immer zu sehen, wie gespalten irgendwie so die linke Szene irgendwie ist durch so verschiedene Interpretationen. Und ich finde es gerade auch interessant, wie in der DDR Marx gelesen wurde. Das würde mich mal interessieren, was da eigentlich, wie das da so gelesen wird. Ich bin Lilith, ich studiere Soziale Arbeit und ich kenne Marx nur über mein frühes Politikstudium. Ich bin Sophie, studiere auch Psychologie und kann mich vielleicht ein bisschen dir irgendwie anschließen. Oder ich habe so das Gefühl, also ich habe Marx selber nie gelesen, aber irgendwie ist der immer überall und der schwingt in ganz vielen Begrifflichkeiten mit und in Theorien, die irgendwie weiterentwickelt wurden. Und ja, genau deswegen bin ich mal hier. Ich bin Gerlit, ich habe mich in meinem Studium ziemlich viel mit kritischer Psychologie auseinandergesetzt, aber Lesekreise gegründet und so, auch die Grundlegungen gelesen, da kommt ja auch immer wieder so ein bisschen Marx drin vor. Ich hatte mich vorher auch schon eher ja, so sekundär oder halt immer mal wieder so ein bisschen mit marxistischer Theorie beschäftigt, aber nie so jetzt Primärliteratur. Ich war auch bei Falken dann so ein bisschen Thema und habe jetzt endlich die Zeit gefunden, einen Marx-Lesekurs, also Kapitalkurs zu machen und jetzt im 23. Kapitel, also fast durch und finde es total spannend und mich interessiert auch eher so, also mich hat der Abstract jetzt eher angesprochen, so diese Lesarten, Wertkritik, sowas, damit habe ich mir nicht so viel auseinandergesetzt, auch dieses Historische, da hattest du ja auch was zu geschrieben im Abstract, das fände ich eher so spannend, da nochmal so ein bisschen zu gucken. Ja, ich bin Jennifer und studiere einen Master in Jena, der Gesellschaftstheorie. Das ist so ein Zusammenschluss aus, also sehr viel Soziologie, Philosophie, Politik und also ich komme eher aus der soziologischen Ecke, Marx-Zugang und irgendwie in Jena wird ganz viel Marx gemacht auch, also viel gelesen. Also ich habe mal ein Seminar zu Dialektik, Gesellschaft und Dialektik bei Marx zum Beispiel neulich und ja, was mich interessiert ist natürlich einerseits der, also ich war jetzt einmal bei der Ferienuni, also der Zugang zur kritischen Psychologie oder wie man das psychologisch eigentlich aufbauen könnte oder erweitern könnte, aber auch so ein bisschen, also die Lesarten wirklich, weil wirklich viele, wie eigentlich schon gesagt worden ist, jeder beansprucht so ein Piece of Marx irgendwie, also ein Stück und interpretiert das ganz anders. Ich finde dann so zwei Sachen halt sehr interessant, dass einerseits so erkenntnistheoretisch als, ja, als Methode, man könnte es nehmen als Methode, um andere herrschaftskritische Sachen zu entlarven oder andererseits ist es aber auch selbst ein Dogma, dass irgendwelche normativen Inhalte vermitteln. Das finde ich cool, nochmal zu gucken, wer da was beansprucht und so. Und das, ja, aber ja, das weiß ich nicht. Ich hatte das gestern, als ich das so gelesen habe, war mein erster Gedanke, dass ich spannend finden würde, was jetzt die kritische Psychologie für den Schüler messen hat und was man sich mit welchen Lesearten anspannt. Und warum vor allem. Und warum man sich eher so mit traditionellen orthodoxen Marxismus beispielsweise ernährt oder warum man so. Ja, kann ich. Ich bin Lu, ich studiere Sozialwissenschaften an der HU und habe noch nicht so viel Marx gelesen. Und aber wie ihr alle schon gesagt habt, das kommt es halt immer wieder vor. Das halt, würde ich mich einfach freuen, einen Überblick zu kriegen, um andere Sachen, die ich lese, auch eigentlich besser einordnen zu können, wo die herkommen und ihre theoretischen Wurzeln haben. Okay. Dann haben wir eine Runde gemacht. Weshalb wir alle hier sind. Wenn ihr auch noch kurz was sagen möchtet, habt ihr jetzt die Chance. Wenn euch das zu überfallmäßig ist, müsst ihr aber auch gar nichts sagen. Ja, ich kann, gut, also mein Name ist Sarah, ich habe eigentlich überhaupt gar nichts mit Psychologie zu tun. Spanische Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Bin jetzt eigentlich über Freunde, Bekannte, von denen die meisten sich hier im Raum befinden, in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren oder so mit der kritischen Psychologie in Kontakt gekommen und kenne demnach auch die Grundlagen und Herkünfte nicht und ähnlich wie sie gerade meinte, einfach so eine Einschätzung, so eine, ja, sich mal, ich weiß nicht, so eine Einschätzung zu bekommen. Ja, ich bin Hannes, ich habe auch studiert, aber nicht Marx, also nur ein bisschen, mache das eher so ein bisschen in der Freizeit und wird mir auch ganz gut, um da nochmal ein bisschen Struktur reinzubekommen und so. Genau. So. Gut. Dann habe ich jetzt ein bisschen eine Einschätzung. Vielleicht um einige Hoffnungen von vornherein zu enttäuschen. Meine Ahnung von kritischer Psychologie geht nicht über zwei live gehörte Einführungsvorträge hinaus. Also ernsthaft eine Verbindung von Marx und Psychologie herzustellen, die dann auch noch wissenschaftlich fundiert wäre, traue ich mir weder zu, noch kann ich das. Ich kann so an ein, zwei Stellen vielleicht nochmal sagen, wo meine Einschätzung ist, dass die kritische Psychologie da irgendwie andockt oder dass das interessant sein könnte, mal genauer zu diskutieren oder sich das Verhältnis klar zu machen. Aber ich kenne mich jetzt mit kritischer Psychologie und auch sonst mit Psychologie halt nicht wirklich aus, weil ich halt einfach aus einer soziologischen Marx-Lesart komme und daher mit einem anderen Blick drauf gucke, glaube ich. Was ich auch nicht leisten kann, ist, dass man hinterher genau weiß, wie es ist. Also ich kann vielleicht so ein bisschen Ideen geben, wo es spannend wäre, nochmal weiterzulesen. Wenn ich hinterher Fragen habe, kann ich euch nochmal ein paar Tipps geben, wo man bestimmte Sachen nachlesen kann. Aber ich kann euch jetzt nicht die Wahrheit vermitteln hier und ihr wisst hinterher genau, wie es ist, sondern eher nochmal Denkanregungen geben und ein paar Zusammenhänge aufzeigen, von denen ich glaube, dass die relevant sind. Genau, das wäre so das, was ich machen und leisten kann. Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, dass ich erst eine kurze Einführung mache, so grundsätzlich zu Marx und zum Marxismus, geschichtliche Situation und so, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um auch die Sachen, die danach kommen, zu verstehen. Ich würde dann erst was zum traditionellen Marxismus sagen. Dem würde ich auch relativ viel Raum geben, warum würde ich dann gleich nochmal erklären. Ich glaube, der ist ganz wichtig, auch für die Debatten, die danach kommen. Und würde dann zu so ein, zwei anderen Theorierichtungen in Abgrenzung zum traditionellen Marxismus nochmal was sagen, an was die sich gestoßen haben und wie die darauf gekommen sind, was anderes zu machen. Und hätte die Hoffnung, dass dadurch auch ein bisschen klar wird, für wen was wichtig ist und warum die sich immer streiten, diese ganze Linie, die ganze Zeit ist ja schrecklich. Genau. Zwei Sachen fände ich vorher noch ganz gut, damit das nicht so ein Frontalding nur von mir wird. Ein paar von euch kennen vielleicht diese Rede-Hände-Kommunikationsregeln. Ganz beliebt ist ja immer dieses hier. Ich fände es ganz gut, wird das mal ausprobieren, das einzusetzen. Ihr habt immer die Möglichkeit, ich werde auch viele Pause machen, dann nochmal nachzufragen, was ihr verstanden habt oder was ihr nicht verstanden habt, in welche Richtung ihr vielleicht nochmal gut findet, dass ich ein bisschen mehr erzähle. Dann weiß ich aber immer nicht, wen das alles interessiert und wen das nicht interessiert. Und deshalb fände ich es ganz gut, wenn dann einfach die Leute, die das auch spannend finden, kurz irgendwie signalisieren, ja, finde ich auch gut. Dann kann ich so ein bisschen einschätzen, ob ich nur einen Satz dazu sage oder ob es jetzt wirklich alle brennend interessiert, und wir deshalb in die Richtung ein bisschen tiefer einsteigen können. Das andere ist das Lexikon, L. Es passiert manchmal, dass Leute, die ganz tief in dem Thema drin sind, Wörter benutzen, die der Rest nicht versteht. Dann kann man mit so einem L kurz anzeigen, über was redest du gerade, und dann kann ich versuchen, den entsprechenden Begriff, müsste man sich nur noch darüber verständigen, um welchen es geht, nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Oder eine halbwegs verständliche Übersetzung zu versuchen. Oder so. Gut. Dann fange ich einfach mal an mit dem, was ich mir hier so überlegt habe. Ihr habt ja zu Recht schon festgestellt in euren Statements eben, dass der Marx immer mal wieder auftaucht. Dass man irgendwie aber das Gefühl hat, alle machen da was anderes mit. Man sich kaum vorstellen kann, dass das irgendwie aus einem Buch kommt, außer wenn es damals als sowas wie die Bibel betrachtet, wo sich alle halt rausziehen, was sie brauchen. Und ich glaube tatsächlich, da ist auch ein ganze Menge dran. Das liegt aber an der Geschichte und auch der Biografie von Marx ein Stück weit. Das heißt aber natürlich auch, dass ich, der hier sitze, auch eine spezielle Lesart von Marx habe und entsprechend das, was ich sage, natürlich dadurch auch immer ein gutes Stück gefärbt ist und man da ganz vorsichtig sein sollte. Von daher möchte ich das auch vorher offenlegen. Ich stehe dieser ominösen Wertkritik nahe. Ich finde das von allen Lesarten, die ich bisher so kenne, tatsächlich die überzeugendste. Ich finde es trotz allem aber wichtig, zu verstehen, warum was wie funktioniert. Genau. Dann würde ich jetzt anfangen, kurz was zu dem Marx zu sagen. Der hat seinen, wie die meisten hier wahrscheinlich wissen, seinen Forschungs- und Schaffensschwerpunkt in der Mitte des 19. Jahrhunderts gehabt. Hat erst Philosophie und Jura studiert, wobei faktisch eigentlich nur Philosophie. Und hat sich dann erstmal an dem orientiert, was so zeitgenössisch an den Universitäten gelehrt wurde und was die kritischen Leute, weil er sich immer irgendwie als kritisch eingeschätzt hat, halt auch gemacht haben. Und das war so eine bestimmte Interpretation von der damals vorherrschenden Philosophie oder der Großphilosoph, an dem sich alles orientiert hat, war Hegel. Und dann gab es halt verschiedene Arten, wie man diesen Hegel lesen kann. Dann gab es so einen kleinen Zirkel von Linken, die versucht haben, den Hegel sozusagen gesellschaftskritisch zu lesen. Die nannten sich dann Junghegelianer. Dann gibt es Leute, die haben versucht, den Hegel eher so als, wie der sich wahrscheinlich auch selber gesehen hätte, als Rechtfertigung der preußischen Gesellschaft zu lesen. Die wurden dann Althegelianer genannt, die haben sich dann immer gestritten die ganze Zeit. Und der Marx kam halt aus dieser junghegelianischen Strömung. Es gibt ja auch diesen Begriff Linkshegelianer, ist es dann das gleiche wie Jung? Das wären Junghegelianer, genau. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das genau philosophiegeschichtlich zusammenhängt. Mein Eindruck ist immer, das wird synonym verwendet. Mhm. Aber vielleicht ist der Begriff sogar präziser, ich weiß es nicht, kann ich sagen. Das Interessante ist, dass er dann halt angefangen hat zu schreiben, auch ganz viele Sachen geschrieben hat. Also erste politische Schriften findet man irgendwie 1842. Das Hauptwerk oder das, was von den meisten heute als Hauptwerk angesehen wird, das Kapital, hat er 1867 geschrieben. 1875 hat er dann die Kritik am Gothaer SPD-Programm geschrieben. Also über einen relativ langen Zeitraum Sachen geschrieben. Und hat eben, wie gesagt, als Junghegelianer angefangen und hat dann aber irgendwann immer gemerkt, das stimmt doch alles nicht, was ich da vor einem Jahr noch geschrieben habe, das muss man doch alles anders machen. Und hat dann ganz häufig Sachen geschrieben, wo er nicht nur die Leute kritisiert, mit denen er vorher auch nahe politisch zusammengearbeitet hat, sondern immer auch ein Stück weit sich selber oder das, was er vorher gemacht hat. Das heißt, er hat sich über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren einfach intellektuell immer verändert, sagen wir es mal. Und das bietet natürlich viel Anlass, darüber zu streiten, ob das jetzt eine Weiterentwicklung ist und ob das ein klügerer Gedanke ist als vorher oder ob er aus irgendwelchen Gründen die Wahrheit, die er noch einmal erkannt hat, dann aufgegeben hat oder so. Und das sind dann im Wesentlichen die Debatten, die in dieser sogenannten Marx-Philologie geführt werden. Also wo man dann sich über verschiedene Briefe und Schriften von Marx setzen kann und genau gucken kann, wie benutzt er wann, wo, welchen Begriff und wie verändert sich das und was gibt es da für Gründe. Und dann findet irgendwer wieder irgendeinen Brief, wo drin steht, dass er aus dem und dem Grund jetzt dieses oder jenes macht und daraus wird dann irgendwas geschlossen. Aber also ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum das so, warum man sich da so viel drüber schreiben kann, weil es einfach kein Werk aus einem Guss ist, sondern eigentlich viele verschiedene Sachen aus vielen verschiedenen Erschaffungsperioden, die für sowas viel Anlass bieten. Darum gibt es dann in der Debatte um Marx auch so eine Bezeichnung, sowas wie einen sogenannten doppelten Marx, wo einige von sprechen. Nämlich, das ergibt sich sozusagen daraus, dass Marx einerseits Kind seiner Zeit war und deshalb natürlich auch die herrschenden Ideologien über die Welt im Allgemeinen und über den Kapitalismus im Besonderen irgendwie reproduziert. Und dass er andererseits aber revolutionärer Theoretiker war, der die Grundlagen der zeitgenössischen Gesellschaft in Frage gestellt hat und in gewisser Weise versucht, die Grundlagen der Philosophie und der Gesellschaftswissenschaften, die er so vorfindet, umfassend zu kritisieren. Das ist jetzt erstmal ziemlich nichtssagend. Und das Problem ist, welche Aussagen auf welche der beiden Seiten gehört, ist im Grunde genommen der Streitpunkt innerhalb der marxistischen und an Marx angelegten Diskussion. Und insofern ist genau sozusagen diese Ambivalenz ist der Kern des Problems sozusagen. Genau. Kannst du das vielleicht nochmal kurz wiederholen? Ich habe das nicht ganz verstanden, was auf welcher Seite. Naja, es gibt da sozusagen einerseits dieses Ding, dass Marx, wie ich gesagt, ein Kind seiner Zeit ist. Das heißt, Marx liest das, was die anderen lesen, kriegt die wissenschaftlichen Diskurse mit, die in seiner Zeit laufen, wird geprägt durch das gesamtgesellschaftliche Klima, kriegt mit, was normal ist, was selbstverständlich ist, was man gar nicht in Frage stellen kann und so. Und ist auf der anderen Seite einer, der alles in Frage stellen will und stellt dann natürlich Sachen davon auch immer mal wieder in Frage, von denen andere sagen, die sind selbstverständlich. Aber es gibt ja so viele Sachen, die als selbstverständlich gelten, dass es ziemlich verrückt wäre, wenn da einer hinkommt und so mit einem Fingerschnipsen auf einmal hinkriegt, alles in Frage zu stellen oder so. Insofern gibt es immer Passagen bei ihm, wo er einfach nur das macht, was alle anderen auch machen. Und immer wieder Passagen, wo er Sachen macht, wo er das radikal in Frage stellt, was die machen. Vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal zu einem Beispiel, wo es Sachen gibt, die einfach in der bürgerlichen Theorie genauso gemacht werden oder in einer ähnlichen Weise gemacht werden und von ihnen dann verändert werden. Und das wird dann allgemein als Widerspruch verstanden. Also diese eine Seite, dass er selbst ist quasi historisch positioniert ist. Und ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst, sondern ist eher so ein. Also eher so in der Marx-Debatte gibt es schon Leute, die das auf dem Schirm haben, dass das auch ein Problem ist. Ja, und es wird dann teilweise tatsächlich entweder als Widerspruch oder man sagt halt, nein, er hat sich halt weiterentwickelt und das Alte gilt nicht mehr oder irgendwie so. Also es ist immer unterschiedlich, je nachdem. Man kann auch sagen, er hat das nur popularisiert und das ankommt und früher war es doch richtig. Ich weiß nicht, ob es okay ist, wenn ich so eine Frage stelle, weil ich ein bisschen anseitig, aber vielleicht hat es was damit zu tun, mit diesem, was man sagt, Marx als Philosophen oder als Wissenschaftler zu verstehen? Weil irgendwie erinnert mich das ein bisschen daran, dass manche Leute halt sagen, Marx hat quasi Wissenschaft gemacht, hat irgendwie soziale Theorie und andere sagen, er ist ein Philosoph. Und das ist halt auch, also ich könnte mir vorstellen, dass es da reinpasst, weil ich bin mir nicht sicher, ob es so etwas anhört. Da gibt es bestimmt einen Anknüpfungspunkt. Ich weiß, dass ich mir das auch mal so überlegt habe, aber ich bin mir unsicher, wie genau der Zusammenhang ist. Also dafür kenne ich einfach auch die philosophische Auseinandersetzung mit Marx, die es ja auch gibt durchaus, kenne ich zu wenig, weil ich da tatsächlich aus einer eher soziologischen Schule komme. Gibt es bis hierhin zu Marx direkt noch Fragen? Sonst würde ich schon zur ersten Besonderheit kommen. Nämlich der Tatsache, dass der Marx auch von Zeitgenossen und von den Leuten, die direkt danach kommen, ganz häufig eigentlich gar nicht direkt rezipiert wurde. Also die haben sich nicht hingesetzt und haben den Marx gelesen, sondern die haben im Wesentlichen erstmal sozusagen Schriften über Marx zur Kenntnis genommen, in erster Linie die von seinem guten Kumpel Friedrich Engels und haben sozusagen durch die Brille dessen, was der Engels dann über den Marx geschrieben hat, sich den Marx angeeignet. Entweder haben sie es vorher gelesen und dann schon gewusst, was wichtig ist und wussten beim Lesen, wo sie drauf gucken müssen, oder sie haben sich nur darauf verlassen, was in der Sekundärliteratur steht, sozusagen. Das heißt, es gibt eine Differenz zwischen Marx und was Marx geschrieben hat auf der einen Seite und dem, was sich dann als Marxismus etabliert hat in der Debatte. Also es taucht auch heute noch auf, dass es dann immer Leute gibt, die zwar über Marx reden, aber von sich selber gar nicht sagen würden, dass sie Marxisten sind. Also Marx schon eine spannende Figur finden und der hat wichtige Sachen gesagt, aber Marxismus trotzdem für eine ziemlich wenig vernünftige Veranstaltung halten. Oder so. Das hängt, glaube ich, ein bisschen da dran. Das, was sich dann als Marxismus rausgebildet hat oder als traditionelle Form des Marxismus, ist dann tatsächlich aber auch über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte mittlerweile, auch wirkmächtig gewesen in der Linken und ist lange Zeit in den verschiedenen Varianten natürlich, also auch da kann man sich intern ja noch jede Menge fetzen, aber ist in dem wesentlichen Kernpunkt, den ich gleich vorstellen möchte, sehr relevant gewesen eigentlich für alle linken Theoriedebatten und alles, was danach kommt, behaupte ich immer, ist eine Abgrenzung davon. Also ist sozusagen so wichtig und so wirkmächtig gewesen in linken gesellschaftskritischen Debatten, dass man alle anderen Theorien, die danach kommen, egal, ob das jetzt sowas ist wie kritische Theorie, neue Marx-Lektüre, aber auch sowas wie Poststrukturalismus, man eigentlich nur verstehen kann in der Abgrenzung vom traditionellen Marxismus, indem man weiß, was die sozusagen daran aus welchen Gründen durchgefunden haben. Genau. Ich würde jetzt so ein bisschen was zum traditionellen Marxismus erzählen erstmal, damit das so ein bisschen klar ist und um auch die Frage schon mal vorwegzunehmen. Das ist eher auch die Strömung, aus der die kritische Psychologie kommt. Vielleicht erkennen wir ja auch gleich das eine oder andere schon wieder. Wir haben ja also den traditionellen Marxismus. Der hat so ein paar Kerndinger, über die der sich auszeichnet oder die dafür relevant sind. Zu denen sage ich auch gleich noch mal was. Wäre es okay, wenn wir das noch so ein bisschen nach hinten schieben? Könnt ihr dann immer noch was erkennen? Nein. Ja, vielleicht. Erkennt ihr da auch alle was? Gut. Kannst du da jetzt genau sehen? Jeder sehen es oder ich sehe es. Ja? Also das eine ist die Geschichtsphilosophie. Das heißt, eine Geschichtsphilosophie ist der Name für Vorstellungen oder Ideen davon, wie die Geschichte im Allgemeinen irgendwie ablaufen soll. die Vorstellung davon, dass man den Kapitalismus in erster Linie versteht als Klassengesellschaft. Also das, was den Kapitalismus auszeichnet, ist eine spezifische Version davon, wie Klassen, was die Klassen da machen. Wenn man den Kapitalismus überwinden will, auch ganz klar, was man machen muss, aber mit dem Klassenkampf. Und das Ganze wird politisch organisiert, mehr oder weniger im Kontext fester politischer Strukturen, für die sich irgendwann der Name Partei herausgebildet hat. So ganz am Anfang der Zeit von Marx, ich schreibe im Kommunistischen Manifest auch schon von Partei, da meinen die auch eher sowas wie Leute, die Partei nehmen für bestimmte andere Menschen oder so. Hat sich dann später stärker institutionalisiert, tatsächlich in Form von richtigen bürgerlichen Parteien oder proletarischen Parteien, wo auch immer da der Unterschied ist. Aber das sind so die wesentlichen Sachen. Jetzt muss ich kurz spieken. Ist Ökonomie keine Kategorie in diesem Sinn? Oder ist er von den zeitgenössischen Ökonomen nicht rezipiert worden? Zur Ökonomie würde ich, glaube ich, das würde ich gerne schieben ein bisschen. Also es wird vielleicht gleich klarer, wenn ich... also innerhalb der Geschichtsphilosophie und der Vorstellung der Klassengesellschaft verortet der Ökonomie in bestimmter Art und Weise. Aber ich würde gerne vorher nochmal gucken, wie ich mir das hier überlegt habe, wie ich das machen will. Da sind jetzt hier meine Zettel auch mit, die ich da reingekommen. Okay, dann mache ich das doch so. Also die Vorstellung ist die, es gibt in alle Gesellschaften zeichnen sich durch zwei Sachen aus, nämlich dadurch, dass es in jeder Gesellschaft einerseits bestimmte Produktivkräfte gibt, wie das heißt, und andererseits bestimmte Produktionsverhältnisse. Unter Produktivkräften versteht man sowas wie die gesammelten technischen, organisatorischen, geistig, wissenschaftlichen Mittel zur Produktion von Sachen, die es halt in so einer Gesellschaft gibt. Das heißt also die verfügbaren Maschinen, die Werkzeuge, das Wissen über Arbeitsabläufe, Funktionsweise chemischer Substanzen und so weiter und so fort. Produktionsverhältnisse sind dann die gesellschaftlichen Beziehungen, innerhalb derer diese ganzen Sachen angewandt werden. Also im klassischen Marxismus sind das dann in erster Linie Eigentumsbeziehungen. Also die Frage, wem gehört der Scheiß eigentlich? Und die Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse sind dann immer auf eine bestimmte Art aufeinander bezogen und passen zusammen, sodass der Stand der Produktivkräfte immer auf dem Stand der Produktionsverhältnisse entspricht. Und diese Formulierung Stand, die deutet schon so ein bisschen darauf hin, es gibt einen höheren Stand, also wie so ein Wasserstand, und es kann mehr sein und es kann weniger sein. Das heißt, die Vorstellung, also ungefähr, ich mache das jetzt sehr schematisch, da werde ich wahrscheinlich gleich von denen, die es kennen, so verhauen. Die Vorstellung ist so ein bisschen hier, es gibt sowas wie eine Urgesellschaft, die hat einen bestimmten Stand an Produktivmöglichkeiten, die können irgendwie mit simplen Werkzeugen umgehen oder so. Und entsprechend ist auch die Gesellschaft organisiert, dass das dazu passt. Und die forschen dann die ganze Zeit und machen irgendwelche Sachen und kriegen ganz viel Neues raus. Und wenn die das Neue rausgekriegt haben, dann passt aber die Art, wie die Gesellschaft funktioniert, also die Produktionsverhältnisse, die Eigentumsregeln, die Absprachen, die untereinander treffen, die religiöse Vorstellung, das passt irgendwie nicht mehr zusammen. Es kommt zu sozialen Unruhen, weil es nicht mehr passt. Es gibt Auseinandersetzungen, Klassenkämpfe. Und dann kommen wir zu einer anderen Gesellschaft, die auf einem höheren Produktivkraftniveau, wo sich neue Produktionsverhältnisse herausbilden. Wenn das hier die Urgesellschaft ist, dann ist das hier mal eben die Sklavenhaltergesellschaft der Antike. Oder so. Da gibt es andere Produktivkräfte. Man kann irgendwie mehr, man kann Eisen verarbeiten oder so. Die Produktionsverhältnisse sind anders. Es gibt andere Rechtsregeln, Eigentum, das ist alles anders organisiert. Die entwickeln fleißig ihre Produktivkräfte weiter die ganze Zeit. Irgendwann passen die Produktivkräfte nicht mehr zu den Produktionsverhältnissen. Es kommt zu gesellschaftlichen Unruhen, die kloppen sich die ganze Zeit, Klassenkämpfe wie verrückt. Und dann eine neue Gesellschaft, die dann sozusagen aus diesen Klassenkämpfen entspringt. Nennen wir sie mal, jetzt begebe ich mich schon wieder auf Blatt, also historisch nicht ausdrücken, nennen wir sie mal Feudalismus. Auch da gibt es einen bestimmten Stand von Produktivkräften, dazu passende Produktionsverhältnisse, so langsam wird es langweilig. Die entwickeln ganz fleißig weiter die ganze Zeit ihre Produktivkräfte weiter. Und man passt die Produktivkräfte nicht mehr zu den Produktionsverhältnissen, weil die haben so große Kanonen und die kann man irgendwie in den Zünften nicht mehr vernünftig herstellen. Und deshalb müssen die irgendwie Lohnarbeit einführen. Außerdem wollen die dauernd Krieg führen und ihre Soldaten überall hinschicken. Und deshalb brauchen die irgendwie Leute, die irgendwie flexibler sind und müssen Lohnarbeit einführen. Und deshalb passen die Produktivkräfte nicht mehr zu den Produktionsverhältnissen. Es kommt zu gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die über die Gesellschaft entsteht. Jetzt haben wir Kapitalismus auf einem noch höheren Produktivkraftniveau und alles geht weiter. Kapitalismus. Genau, da machen wir jetzt Kapitalismus und auch hier werden die Produktivkräfte stetig weiterentwickelt, die Maschinen werden immer größer, es werden Roboter und Computer erfunden und die Mikroelektronik und alle können sich ihre Informationen downloaden im Internet und dann funktioniert das nicht mehr mit dieser Rechtsform, die es im Kapitalismus gibt, weil man das ja alles kaufen soll und kann man es jetzt plötzlich gegenseitig zur Verfügung stellen. Dann passen die Produktivkräfte nicht mehr zu den Produktionsverhältnissen. Den Pech aber auch, was wird passieren? Wir ahnen es schon, es kommt zu gesellschaftlichen Auseinandersetzungen im großen Stile, Klassenkämpfe und hinterher haben wir es geschafft, weil dann erkennen die Leute nämlich, dass das alles dummes Zeug ist und dass sie die Produktivkräfte am besten so einsetzen, dass alle was davon haben. Gesellschaft heißt dann Kommunismus. Man kann jetzt noch den Sozialismus als Übergangsgesellschaft zwischenschieben oder so, aber ich glaube, das Prinzip habt ihr verstanden, ne? Wir müssen kritische Psychologie machen, können dann nochmal sozusagen, so, wenn man so an die Grundlagen zurückdenkt, die ganze Genese der Begriffe der kritischen Psychologie, wann welches Tier was kann und so, ich glaube, das entspricht so ein bisschen dem Schema. Ja, also es gibt sozusagen immer eine Anpassung von dem, was die entsprechenden Lebewesen in ihrer Umwelt können. Und irgendwie entwickelt sich das dann weiter und dann passiert was Neues und auf einem höheren Niveau rekonstruiert sich das dann. Und so. Ich glaube, das von der Art, das zu denken, letztlich eine Übertragung dieses Schemas, das Marx für Gesellschaften behauptet, die Menschen und die Psyche alles Lebenden. Ich hatte nur noch mal eine Frage zu den Produktivkräften. Gehört Arbeitskraft auch zu den Produktivkräften? Ja, die Fähigkeiten der Arbeitskraft sind dazu gehören. Also, dass wir wissen, wie wir bestimmte Dinge tun wollen. Ob Leute geschickt oder ungeschickt sind, ob sie diszipliniert sitzen können oder alle 2 Minuten wieder wegreiten oder sowas oder dazu gehören. Ja. Also, oder auch meine Muskelkraft sozusagen. Und wahrscheinlich auch. Ja. Weil das alles. Weil das zum Beispiel kann ja eigentlich nur mir persönlich gehören, so meine Geschicklichkeit, mein Talent, meine Kraft. Mein ja, in dem Moment, wo sie gesellschaftlich kollektiv angewandt wird, auf welche Art auch immer, trägt sie ja auch bei zum gesellschaftlichen Miteinander. Also es gibt ja in der kritischen Psychologie auch immer dieses Ding, dass man sagt, naja, der Mensch kann halt nicht allein, sondern braucht halt mal andere, sonst funktioniert es halt nicht, man muss in irgendeiner Form Gesellschaftlichkeit herstellen. Und in der Art und Weise werden da vielleicht auch dann die individuellen Fertigkeiten Teil dieser Politik. So würde ich das Konzept zumindest verstehen. An der Stelle sieht man auch schon, welche Bedeutung die Klassengesellschaft hat. Ne? Also das sind alles irgendwie Klassengesellschaften und man findet immer Kämpfe darüber statt, wer jetzt in Zugriff auf die Produktivkräfte hat und wie man das genau organisiert. Eine andere Vorstellung, die da noch so ein bisschen dranhängt, ist, dass es zwei andere Begriffe, die immer mal wieder auftauchen, aber möchte ich euch nicht vorenthalten, das sind die von Basis und Überbau. Das ist natürlich genau, nee, alles richtig, ne? Also die Vorstellung ist dann, dass es quasi eine gesellschaftliche Basis gibt, nämlich die Produktivkräfte. Nein, gar nicht. Die Produktivkräfte, die Produktion insgesamt, da produzieren die Leute Sachen und darüber erhebt sich ein geistig, moralisch, technisch, religiöser Überbau. Und die Art und Weise, wie die Leute produzieren und wie die Produktionsordnung organisiert ist in den jeweiligen Gesellschaften, ist die Ursache dafür, wie Staat, Religion, Juristerei, Kunst, Kultur und das ganze Wort. Da gibt es dann auch verschiedene Varianten davon, wie streng und deterministisch man das denkt. Also auch die Frage, ob Marx das wirklich als so eine 1:1 Übertrag gesehen hat, dass hier determiniert, was da oben passiert oder so. Ist auch eher umstritten. Es gibt einzelne Marxistinnen und Marxisten, die das sehr eng gelesen haben. Es gibt andere, die da eher danach versuchen, Wechselverhältnisse zu beschreiben. Und das ist erstmal so eine Grundannahme, die dahinter steht. Eben mit der Überlegung noch ganz kurz, wir müssen die Produktionsordnung verändern, das ist dann das, was ja daraus folgt. Wenn sich in Kultur, Staat, Religion und was anderes ändern soll, was reicht nicht, wenn wir einfach die Religion und die Rechtsregeln ändern, die Produktionsverhältnisse angehen. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Sind sich diese roten Sachen jetzt direkt auf die Geschichtsphilosophie oder auf alles schon ein bisschen oder auf die Grundbegriffe? Die beziehen sich so ein bisschen auf die Geschichtsphilosophie. Dann könnte man ja auch schon in Klassengesellschaft deuten oder sowas. Genau, also das ist dann natürlich die Basis. Im Kapitalismus ist natürlich ausgezeichnet, dass bestimmte Leute Zugriff auf die Produktionsmöglichkeiten haben und bestimmen können, was mit dem passiert, und bestimmte andere Leute können das nicht. Und das ist dann natürlich, also das, ich habe hier jetzt schematisch auseinandergenommen, die Sachen gehen alle dann ineinander. Ja, weil auch die Klassenkämpfe, die dann da geführt werden, die werden natürlich geführt mit dem Ziel, weil es ja immer höher geht, ist dann am Ende die Vorstellung, es kommt auch zu einer Zentralisierung möglicherweise. Eigentlich ist das Ganze alles schon total durchorganisiert. Nur die Leute, die Entscheidungen treffen, haben ihre vereinzelten Privatinteressen. Es gibt irgendeinen Markt, der komische Sachen macht. Aber wenn wir jetzt die richtigen Leute nach oben setzen, die das Ganze vernünftig durchplanen, dann kann man diese ganzen Möglichkeiten, die Menschen entwickelt haben, ja auch irgendwie im Sinne von uns allen. Und wer macht das dann? Also insofern hängen diese ganzen Sachen alle miteinander zusammen und bedingen sich so ein bisschen gegenseitig und verweisen aufeinander, wie gesagt. Das ist eher aus Darstellungsgründen, dass ich das so rausgegriffen habe. Ja, ich hätte meinen traditionellen Marxismus eigentlich auf jeden Fall noch den Sozialismus damit reingeschrieben, weil das ja eigentlich auch die Vorstellung der Emanzipation war, also dass die beherrschte Klasse die Produktionsmittel übernimmt und auch sich erstmal positiv auf den Staat bezieht, also der positive Staatsbezug ist ja da auch nochmal wichtig, und dass vor dem Kommunismus der Sozialismus eigentlich sein muss und die Diktatur des Proletariats, wie es ja manchmal dann hieß. Wobei es auch da bei Marx auch mal unterschiedliche Quellen gibt. Und wenn man es jetzt nicht auf den Marxismus bezieht, sondern auf Marx direkt, gibt es da beides. Es gibt auch den direkten Übergang in den Kommunismus. Und es gibt irgendwie gerade in späteren Schriften, in Bengalan, den Sozialismus inzwischen zu schreiben. Und das ist auch eher das, was dann tatsächlich übernommen wurde. Also insofern ist das nicht ganz korrekt, das stimmt schon. Und was wäre dann der Unterschied zum Kommunismus? Zum Sozialismus? Na, es hieß, glaube ich, auch noch in der Kritik des Gotha-Programms, dass der Sozialismus eine Übergangsgesellschaft ist dann zum Kommunismus. Und da gibt es dann auch eine berühmte Formulierung, dass der Staat dann zurückweicht. Also erstmal bezieht man sich positiv auf den Staat und auch auf eine zentrale Planung. Im Sozialismus. Und das verändert sich aber dann, und dann ja, irgendwie entsteht dann der Kommunismus, wo es dann auch keine Staatlichkeit eigentlich mehr gibt, die Form Staat dann auch nicht mehr. Was folgt der dann aus? Der Kommunismus? Ja. Gute Frage. Eine säkularisierte Paradiesvorstellung, das würde manche sagen. Nee, aber ich wollte noch fragen, wofür hat sich denn Marx als politischer Theoretiker auch ausgesprochen? Also richtig, hat er sich auch, er hat es ja als geschichtsphilosophisch als notwendige Entwicklung beschrieben, dass es irgendwann mal eintreten soll. Aber hat er es auch politisch normativ eingefordert? Hat er also geschrieben, ich wäre irgendwie für so einen Zustand des Kommunismus oder für so einen Zustand des Sozialismus? Das würde mich mal interessieren, weil da sagen auch alle marxistischen Lesekreise und was anderes, die einen plädieren dann eher genau für diese, man muss so Übergangssachen machen, Kompromisse zwischen Sozialismus, die anderen sind dann so freie Klassen und kommunistische Gesellschaften. Und was hat der Marx irgendwelche Statements gemacht, also so als Mensch und politisches Wesen? Also wenig in seinen theoretischen Schriften, glaube ich, aber er war praktisch schon als Politiker unterwegs, ja. Seinem sogenannten Bund der Kommunisten oder Bund der Gerechten, wie er in der Zeit hieß. Auch das Kommunistische Manifest, was es von ihm aus Engels gibt, ist ja im Grunde genommen letztlich eine politische Auftragsarbeit, die er im Auftrag von diesem Bund der Kommunisten geschrieben hat. um mal so die gemeinsame Anschauung da zu tun und das auch sich schön lesen lassen soll. Das haben die auch gut hingekriegt, dass es sich schön lesen lässt. Aber es ist jetzt im inneren Sinne ja keine politische Schrift. Und da gibt es dann am Ende auch eine Passage, wo sie sagen, was ist das Programm von uns als Kommunistinnen und Kommunisten? Also wie agieren wir politisch? Also sie verstehen sie wollen schon, genau, die verstehen sie schon als Kommunisten. Es gibt ganz unterschiedliche Aussagen darüber, wie das ist. Also es gibt diese Geschichten, wie Dennis gerade gesagt hat, dass sie schreiben, naja, irgendwann übernehmen wir halt die Macht und dann gibt es so eine Übergangsgesellschaft quasi und da müssen wir auch noch die herrschenden Formen, diese Verkehrsformen, die es gibt, ein Stück weit übernehmen, nur vernünftig planen und die sterben dann ab und dann kommen wir am Ende in die endgültige freie Gesellschaft. Es gibt auch Formulierungen, wo es einfach als Prozess beschreibt, also eine schöne Formulierung von Kommunismus als nicht der Zustand, den wir anstreben, sondern als die Bewegung, die den herrschenden Zustand aufhebt. Ich finde eine sehr schöne Vorstellung, man nicht so überraschte Bilder haben muss, sondern es eher was, wofür man kämpft und wo man im Laufe des Kampfes auch rauskriegen muss, wo es eigentlich hingeht. Ja, also ich, in meinen Kindern zu können, ist es ja das ist das Ende der Vorgeschichte der Menschheit. Und so wie es halt da jetzt aussieht, sieht es ja so aus, als wäre es das Ende der Geschichte quasi. Jetzt wäre das einfach ein Endzustand, aber meistens ist das, wo du ja so überlegst, dass es dann erst wirklich losgehen kann in einer wirklich menschlichen Entwicklung. Und ich glaub, das ist ein anderes Bild. Ja. Ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, dass hier die Menschen zwar handeln, aber nicht unter selbstgesetzten Bedingungen, wie er auch irgendwo schreibt, sondern sie sind halt immer Opfer der Produktivkräfte, in denen sie gerade sind und der Produktionsverhältnisse, in denen sie gerade sind. Und hier sind die Produktivkräfte so weit entwickelt, dass die sich die Produktionsverhältnisse so einrichten können, dass sie dann nicht mehr von abhängig sind. Sondern dass sie die gesellschaftlichen Verhältnisse so gestalten, dass die Menschen untereinander gucken können, dass alle klarkommen und dass sie die Gesellschaft tatsächlich bewusst gestalten können, ohne abhängig zu sein von so einer fatalen Dynamik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Dann macht man es halt so richtig anders und dann können Menschen wirklich auch in die Gesellschaft einrichten. Und jetzt können sie das halt nur wenig bis gar nicht. Und das Ganze auch ohne Stadt. Kommt drauf an, wie du fragst. Ne? Oder gibt es so eine konkrete Beschreibung davon, wie Kommunismus dann aussieht? Verhältnisse, in denen die freie Entfaltung eines jeden Bedingungen für die freie Entfaltung aller ist. Das ist so ein Satz. Wo er weiterhin auch Militär organisiert sein muss, wo die Wohnungen dann, die jetzt allen gehören, neu verteilt werden müssen, wo die Produktivkräfte umverteilt werden müssen. Und je mehr das geschieht und je mehr die Kontrolle dann eben an, keine Ahnung, Sowjetunion, wenn man sich das Räte vorgestellt, abgegeben wird, desto weniger braucht man dann ja den Staat oder das Militär braucht man auch weniger, wenn die Abwehrkämpfe irgendwann erfolgreich waren, die direkt sind. Das Problem dabei, also das Problem bei dieser Vorstellung, wie dann der Kommunismus aussieht, ist ja auch so ein bisschen, dass man glaube ich sehen muss, dass halt so jede Utopie, die man sich immer vorstellt, immer so auf der Gegenwart fußt. Man kann sich quasi nur eine Gesellschaft in Abgrenzung zu der, die es vorstellt. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Also man kann ja dann quasi nur versuchen zu analysieren, wie die Gesellschaft ist, in der man lebt und was man vielleicht nicht möchte. Aber so sich so, wie soll ich sagen, es ist für viele Menschen heute, wäre das unmöglich, so, wie soll ich sagen, ganz banale Dinge, wenn man so hier, das ist in der Schule und Konkurrenz und so, dass man dieser Gedanke hat, ja, überhaupt hinwegzusehen. Ist, wenn es quasi anfängt, immer wieder die Grenze ist nicht einfach. Man grenzt sich immer noch an dem ab, was man kennt. Deswegen ist es schwierig, so ein Motiv für mich so zu fassen, so hätte ich das gerne. Also es ist auch bei Marx offen dafür, dass wir dann, wenn wir erst so weit gekommen sind, nochmal neu gucken, was wir jetzt brauchen und das dann, wie wir es genau gestalten. Ich würde vielleicht was dazu sagen. Ich merke nur, das finde ich gar nicht richtig. Dafür ist ja auch der Begriff Dialektik letztlich einfach. Und du hattest ja vorhin schon Prozesshaftigkeit angesprochen. So. Also dass man halt davon ausgeht, dass jetzt nicht man schon von vornherein den Endstandpunkt und den Zustand dann festschreiben kann, sondern dass sich das im Austausch entwickelt. Und Dialektik bedeutet eigentlich im Kurzen, dass man quasi von verschiedenen Positionen die zusammenführt und schaut, was kann man an Positiven aus beiden gewinnen, das halt dann nochmal ein Stück weitergeht. So. Also dass man auch eher davon ausgeht, oder auch man in der Philosophie, man viel davon ausgehen kann, dass man immer irgendwelche unterschiedlichen Meinungen hat mit dir, dann nicht, deswegen gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern muss irgendwo auch gemeinsam gefunden werden. Und da ist das eben, kann man nicht sagen, so ist der Kommunismus irgendwie gedacht. Also, finde ich plausibel, ist aber, also ich glaube auch bei Marx ist das relativ unbestimmt, das würde ich auch so einschätzen. Innerhalb dessen, was ich versucht habe, dann als sich rausbildenden Marxismus zu beschreiben und in den Diskussionen, die es danach gegeben hat, ist, glaube ich, tatsächlich im Unterschied dazu aber eine vorherrschende Position schon gewesen, dass man das objektiv feststellen kann, was jetzt ansteht und das macht man halt. Und dieses Wissen haben halt die entsprechenden kommunistischen Intellektuellen, die sich in der Partei organisieren. Das ist dann je unterschiedlich, also wenn man dann Rosa Luxemburg fragt, dann ist das bei dir ein bisschen mehr, naja, irgendwie kann da schon die Spontanität der Masse auch mal eine ganze Menge reißen, aber irgendwie geht es letztlich auch in der Praxis der Parteien, der kommunistischen Parteien, ging es immer sehr stark darum, dass man schon weiß, wo es hingeht und was man als nächstes machen muss. Und dass die Strukturen auch so sein müssen, dass einer den Befehl gibt und die anderen führen das dann aus. Und wenn man es dann geschafft hat, dann kann man sich ja auch lieb und nett sein zueinander, aber vorher muss man das erstmal durchziehen. Ich würde gerne den nächsten Schritt machen. Ich muss mal ganz kurz was zur kritischen Theorie zu sagen. Ich habe jetzt noch ganz viel auf meinem Zettel stehen, was ich nicht gesagt habe, aber wir können ja im Zweifelsfall später nochmal zurückkommen, wenn noch Fragen auftauchen. Kritische Theorie würde ich auch deshalb nochmal zumindest kurz was zu sagen wollen. Weil ihr auch gerade gesagt habt, dass sie da ein bisschen aus dem Kontext kommen. Es gibt auch so einen anderen Überbegriff, wo man die kritische Theorie manchmal reinpackt, das ist der sogenannte westliche Marxismus. Das ist auch ein Stück weit umstrittene Bezeichnung für eine Reihe von Intellektuellen, die ihre Hauptschaffensphase alle so zwischen 1930 und 1950 hatten, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Da fallen so Leute rein, also kritische Theorie werden so Leute wie Horkheimer, Adorno, Marcuse, die man vielleicht kennt, so vom Namen. Der Ernst Bloch würde da reinfallen, Lukács würde da reinfallen, Gramsci könnte man dazu zählen, Althusser zählen einige noch dazu. Das sind alles so Leute, die politisch sozialisiert wurden, irgendwann so in den 20er Jahren. Und da dann bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Also einerseits sowas wie, dass es zwar in Russland eine Revolution gab, in den anderen europäischen Nationen aber nicht. Und man irgendwie darauf gewartet hat, nach diesem Schema, da war das ja schon verwunderlich, dass der Übergang zum, nennen wir es dann mal Sozialismus, nahe sozusagen in einer eher noch stark agrarisch geprägten russischen Gesellschaft passiert und nicht in einem völlig durchkapitalisierten Land, was industriell irgendwie so fortschrittlich war. Und diese industriell fortschrittlicheren Länder wie England und Frankreich, die packen es dann aber auch nicht und ziehen nicht mit der Revolution hinterher oder so, sondern die verzichten da irgendwie alle drauf und es funktioniert nicht. Es gibt stattdessen eine Entstehung von starken faschistischen Kräften in weiten Teilen Europas, insbesondere Deutschland und hier auch Italien, die erstmal dieses Bild von, was ja doch sehr optimistisch ist, alles wird irgendwie immer besser und am Ende ist gut, die das ein Stück weit in Frage stellen. Und zusätzlich auch so ein Unwohlsein mit dogmatischen Entwicklungen in den sozialistischen Staaten, die es gibt, die dann in den 30er und 40er Jahren stattgefunden haben, die daraufhin versucht haben, da irgendwie Umgang mit zu finden. Und der Umgang ist in allem, was so westlicher Marxismus ist, immer der, dass man wesentliche Grundlagen der Marxischen Theorie übernimmt, dann so ein bisschen was nicht-marxistisches dazufügt. Also die einen machen dann Medientheorie, die anderen machen Ideologiekritik, die anderen spielen mit der Psychoanalyse rum oder holen sich zusätzlich aus der Soziologie noch ein bisschen was. Also in der kritischen Theorie als Beispiel jetzt hier war es so, dass die sich einerseits stark auf die Psychoanalyse von Freud bezogen haben und versucht haben, die sozusagen gesellschaftskritisch zu lesen. Also im Sinne von, was der Freud da beschreibt, ist nicht der Mensch im Allgemeinen, sondern der Mensch im Kapitalismus. Genau, und so ein bisschen Kulturtheorie und solche Sachen gemacht haben. Die sind in wesentlichen Teilen, haben die diesem Modell aber gefolgt. Also nur ganz kurz für die kritische Theorie. Wir sehen das hier nicht mehr so positiv. sondern also die haben schon auch so eine Vorstellung von so einer geschichtsphilosophischen Entwicklung. So ist das sozusagen die Entwicklung, wie die Menschen mitgehen, sie immer mehr die Gesellschaft und die Natur und ihre Umwelt unterwerfen und immer mehr Möglichkeiten haben, sich die Gesellschaft anzueignen, die sich aber dabei gleichzeitig und zwangsnotwendig immer tiefer in selbstgeschaffene Herrschaftsverhältnisse verstricken und das Ganze gar nicht mehr durchschauen, weil es irgendwie so komplex wird und sozusagen dieses zunehmende Wissen über Natur und Steigerung der Produktivkräfte einhergeht damit, dass man eigentlich immer mehr Opfer der Verhältnisse wird und eigentlich gar nichts mehr machen kann. Also so ein Modell, wo die darüber dann versuchen, den Nationalsozialismus zu erklären zum Beispiel. Also weil die stehen halt am Anfang dann halt vor der Frage, wie kann das eigentlich sein? Überall so viel Wissen und die Leute benehmen sich wie die letzten Pfosten. Wie kommt das eigentlich? Das müssen wir doch jetzt erklären können. Irgendwie. Versuchen das darüber, dass sie quasi die Geschichtsphilosophie beibehalten, aber negativ wenden. Was dann im späteren auch viele Strömungen, wie also das, was man heute so als Antideutsche kennt, sehr stark geprägt hat, weil die immer noch mit so einem geschichtsphilosophischen Modell arbeiten meistens, das aber so in einer gewissen Weise angelehnt an die kritische Theorie negativ gewendet ist. Na, also daher auch sozusagen nochmal der Unterschied zur kritischen Psychologie. Die kritische Theorie macht dann keine Subjektwissenschaft oder so, sondern die versuchen das mit einer kritisch angeeigneten Psychoanalyse zu lesen, die ja sehr stark immer betont, dass gewissermaßen die Menschen Opfer ihrer Verhältnisse sind. Die nicht selbstbestimmt und selbstbewusst Handlungsmöglichkeiten haben und die muss man jetzt mal ausloten, sondern der Blick ist immer sozusagen andersrum, wie versagen die Leute. Also sozusagen eine Theorie, die geschrieben wurde angesichts des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust, die den Blick darauf richtet, warum es nicht funktioniert. Im Unterschied dann vielleicht zur kritischen Psychologie, die im Gefolge der 68er-Bewegung entstanden ist, wo man das Gefühl hat, hier passiert ganz viel. Die Leute machen doch. Und man kann natürlich auch einen anderen Blick entwickeln, mit dem man auf die Sache guckt. Und dieser Blick prägt dann natürlich das ganze theoretische Selbstverständnis und die Prioritäten, die Leute bei der Theoriebildung setzen und so weiter und so fort. Dann, gut. Das würde ich dann bei der kritischen Theorie auch erstmal belassen. Und dann zu der vielleicht spannenderen Frage kommen, nämlich zur neuen Marx-Lektüre, wenn es von euch keine Fragen mehr dazu gibt. Dann kommen wir jetzt, tada, zur zweiten Seite. Die ist noch schön leer. Ich hatte ja schon gesagt, dass die kritische Theorie so ein bisschen die Folge davon war, dass es so eine Art Krise des Marxismus gegeben hat in den vielleicht 20er, 30er Jahren oder 30er vielleicht eher, wo das irgendwie unplausibel wurde. Das Ganze hat sich auf einem höheren Niveau nochmal wiederholt in den späten 60er und der ersten Hälfte der 70er Jahre. Da gab es neue Herausforderungen, vor denen sich dieser traditionelle Marxismus gesehen hat. Einerseits gab es eine Stärkung von sozialen Bewegungen im Gefolge dieser 68er-Proteste. Es gab viele ökonomische Auseinandersetzungen, also Fabrikbesetzungen, Arbeitskämpfe und sowas. Das Interessante war aber, dass die zumeist jenseits der klassischen marxistischen Linken geführt wurden. Es waren nicht die Großorganisationen der Arbeiterschaft, die diese Auseinandersetzungen geführt haben, sondern beispielsweise in Italien oder auch in Frankreich waren das eher unabhängig davon organisierte Gruppen. Gleichzeitig ist aber auch die lange ökonomische Wachstumszeit der Nachkriegszeit zu Ende gegangen. Also bis dahin haben viele geglaubt, dass der wirtschaftliche Wachstum, wie man das ja hier sehen kann, es wird immer mehr. Und irgendwann führt das sozusagen, weil es ja immer näher wird, quasi in den Kommunismus rüber. Und als es dann seit den 70er Jahren eine längere ökonomische Krise gab, Arbeitslosigkeit in den 80er Jahren mehr geworden ist, ist ein Stück weit die Selbstverständnis, dass alles immer besser wird, auch verschwunden. Das sieht man dann in so anderen gesellschaftspolitischen Debatten. In den 70ern gibt es diese Diskussion um die Grenzen des Wachstums, wo Leute plötzlich festgestellt haben, dass eine endliche Erde und unendliches Wachstum nicht so richtig gut zusammenpassen. Es gibt eine Entwicklungstheorie, die Debatte um das Ende der Entwicklung, also wo diese Vorstellung davon, dass wie selbstverständlich irgendwann alle das gute Leben führen, das weiße, männliche, heterosexuelle Facharbeiter in Europa heute führen, dass das irgendwann alle haben oder so. Da ist man in vielen Teilen in den 60ern noch von ausgegangen. Seit den 70ern hat die Versprechen immer mehr abgenommen. Bis dahin, dass wir heute in der Situation sind, wo selbst in Deutschland Eltern weniger mit dem Blick unterwegs sind, meinen Kindern geht es mal besser, sondern eher mit dem Blick, Hauptsache die kriegen überhaupt noch irgendwas auf die Reihe geschissen. Was natürlich ökonomischen Druck und so alles viel mehr erhöht. Genau, das passiert da halt. Ich drehe es mal wieder rum, damit ihr nicht mehr so abgelenkt werdet. Also das passiert da und das lässt diese Vorstellung vom historischen Materialismus, wie diese Geschichtsphilosophie heißt, irgendwie fragwürdig werden. Ja, dazu kommt, dass die klassischen kommunistischen und sozialdemokratischen Parteien sich während der 68er-Proteste nicht immer so unbedingt solidarisch mit den Protestierenden verhalten haben, sondern teilweise sozusagen auch ganz im Gegenteil dazu. Also in Frankreich ist es besonders krass gewesen, dass es halt im Mai wirklich sehr starke studentische, aber auch Arbeiterunruhen gab. Und aus verschiedenen, meist taktischen Gründen, die kommunistische Partei dann gesagt hat, das passt uns gerade nicht in Kram. Der objektive Zeitpunkt für die Revolution ist noch nicht gekommen. Geht dann wieder zurück in die Fabrik. Was dazu geführt hat, dass die beteiligten Intellektuellen dieser Zeit ziemlichen Hass gekriegt haben auf Leute, die vermeintlich wissen, was Objektivität ist und ihnen deshalb vorschreiben wollen, was sie machen sollen. Daraus ist das entstanden, was man so heute als Poststrukturalismus kennt. Also die sind auf die Idee gekommen, weil die ein Battle mit dem traditionellen Marxismus hatten und die ihnen ihre sozialen Proteste gemacht haben, zumindest war das so gefühlt. Genau, die haben sich, die haben als Ergebnis gehabt, wir wenden uns von Marx ab. Marx ist diese objektive Vorstellung von Gesellschaft und die ist offensichtlich falsch, die ist vor allem anti-emanzipatorisch, darum kann man da nichts mehr mit zu tun haben. Und darum kommt diese französische Linie, die man so als Poststrukturalismus kennt, eigentlich fast völlig ohne Marx aus. Aber kann man trotzdem eigentlich nur verstehen, wenn man den Marx kennt, weil es immer so eine Abwehrbewegung dagegen ist und die Sachen macht, wir wollen das jetzt anders machen, sozusagen. In Deutschland war das ein bisschen anders. Da gab es dann in Anknüpfung an die kritische Theorie, von der ich eben kurz was gesagt habe, Leute, die sich dann irgendwann hingestellt haben und gesagt haben, irgendwie scheint uns das alles nicht so richtig plausibel. Da müssen wir wohl noch mal ein bisschen gucken, wie das bei dem Marx denn jetzt wirklich war. Und haben sich da nochmal hingesetzt und haben tatsächlich in die Originaltexte von Marx reingeguckt und festgestellt, dass das, was sie da finden, nur begrenzt mit dem übereinstimmt, was der traditionelle Marxismus sagt, aber auch nur bedingt mit dem übereinstimmt, was die bürgerliche Kritik an Marx und an Marxismus überhaupt. Ich würde jetzt gleich nochmal versuchen, ein paar Kernpunkte davon vorzustellen. Eine Sache, die Sie auch kritisiert haben, muss ich schon wieder umdrehen, ist dieses Modell. Wobei die Hauptkritik, die sie geäußert haben, nicht die ist, dass man das bei Marx wenig findet. Was tatsächlich auch so ist. Also es gibt irgendwie so einen anderthalb Seiten Theorietext von Marx, wo er das so ein bisschen skizziert. Und viele Meter marxistische Literatur darüber, die versucht, das zu präzisieren. Weil bei Marx findet sich da tatsächlich vergleichsweise wenig. Obschon man sagen muss, dass auch in seinem Spätwerk im Kapital man viele Passagen eigentlich nur lesen kann, wenn man im Hinterkopf hat, dass das gerade das ist, was er selber vielleicht auch noch irgendwie wohl ein bisschen dran denkt oder so. Andere Kritikpunkte würde ich zumindest kurz nochmal erwähnen. Kommt teilweise gar nicht aus der neuen Marx-Lektüre, ich beeile mich auch. Also das eine ist natürlich, dass das ein Beispiel ist, was eigentlich nur für Europa passt. So richtig. Also man hat China beispielsweise bei Jahrhunderte hinweg mit verschiedenen Produktivkraftniveaus die immer selben Produktionsverhältnisse, wo es in Europa vergleichsweise mehrere Revolutionen dazwischen gegeben hat, was diese Zwangsnotwendigkeit ein bisschen in Frage stellt und dem Ding den Vorwurf eingebracht hat, es sei viel eurozentristisch. Also man guckt auf Europa und glaubt, das sei das normale, wie der Weg der Welt halt geht. Was sich da auch anbietet, weil die waren ja hier am weitesten. Und wenn man das Bild annimmt, ist das in sich auch wieder schlüssig, irgendwie so ein bisschen. Mit der Kritik ist dann tatsächlich aber konfrontiert worden. Und die andere ist auch die Frage, ob das tatsächlich immer so hinhaut. Also wenn man sich überlegt, was wohl der Produktivkraftsprung zwischen der Sklavenhaltergesellschaft und dem Feudalismus gewesen ist. Ich weiß nicht, ob es hier Vorschläge gibt. Ja, ich muss den Sklaven auch dann unterhalten, wenn er gerade nichts zu tun hat. Aber das wäre eine Veränderung nicht der Produktivkräfte, sondern irgendwie was anderes. Also eigentlich müsste es ja eine technische Neuerung geben. Also das Problem, also ich kenne auch keine. Bisher hat mir noch keiner eine vorgeschlagen, welche das sein könnte. Das ist dann so ein anderer Punkt, wo gesagt wird, naja, irgendwie, das hakt halt so ein bisschen. Also es ist dann irgendwie vielleicht doch ein bisschen sehr konstruiert, weil es so läuft. Und natürlich, wenn man es übernommen hat, weil das auch ein von den Beispielen ist, also Geschichtsphilosophien gibt es in der bürgerlichen Aufklärung jede Menge. Die taucht bei dem Hegel zum Beispiel auch auf. Da läuft das nicht über so Produktivkräfte und Arbeit ist da nicht so wichtig, sondern da entwickelt sich die reine, also der Weltgeist aus sich selbst heraus immer weiter. Und der endet auch nicht im Kommunismus, sondern im preußischen Staat. Es liegt daran, dass Hegel den preußischen Staat ganz super fand. Marx fand den Kommunismus gut, bei dem endet das dann im Kommunismus. Und das taucht dann in der Debatte immer auf als sogenannte List der Geschichte. Also zufälligerweise macht die Geschichte das, was ich als Theoretikerin schon immer haben wollte. Das ist ganz hervorragend, aber stellt sich halt die Frage, ob sich die Welt auch ein bisschen schöner redet, als sie dann tatsächlich ist. Dazu kommen noch ganz viele andere Sachen, dass das Verhältnis von Überbau und Basis irgendwie unklar ist. Dass unklar ist, wenn es automatisch läuft, welche Bedeutung haben denn jetzt tatsächlich Klassenkämpfe? Wie verhält sich das zueinander? Das ist auch immer umstritten gewesen im Marxismus. Also da gibt es auch viele verschiedene Positionen zu, die auch nicht alle gleich unplausibel sind. Aber zumindest sind das so die relevanten Kritikpunkte, die darin angebracht wurden. Und dass innerhalb dieser neuen Marx-Lektüre-Debatte, zu der ich schon jetzt längere Zeit was sagen will, das eigentlich niemand mehr vertritt. Ja, wer repräsentiert denn die neue Marx-Lektüre in Deutschland? Ich würde darunter Leute fassen, wie Rita Lagrich, Ingo Elbe kennt man vielleicht, Matja Rakowitz. Backhaus ist das nicht? Bitte? Backhaus. Genau, der Hans-Georg Backhaus und Helmut Reichelt, Sven Elmers. Sind so Leute, die auch in der letzten Zeit häufig mit Vorträgen oder so verschiedenen Städten unterwegs sind, dann Bücher zugeschrieben haben. Eigentlich jetzt irgendwie so eine bestimmte Kernaussage? Oder? Das ist natürlich auch alles umstritten, weil die schreiben sich ja auch alle die ganze Zeit. Ich würde sagen, es gibt so ein bisschen den Kern, zumindest von den Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, den würde ich kurz versuchen darzustellen. Die haben nämlich was ganz Spannendes gemacht. Die haben sich gedacht, dann gucken wir uns doch, wenn das Kapital jetzt das Hauptwerk sein soll, gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Darum kommt ihr jetzt nicht drum hin, dass ich euch zumindest die Grundbegriffe, die der Marx im Kapital so entwickelt, nochmal ganz kurz darstellen muss. Tut mir sehr leid. Das Leben ist hart und ungerecht. Der Marx fängt im Kapital interessanterweise nicht mit den Klassen und dem Klassenkampf an, was man erstmal denken könnte, wenn die so relevant sind, sondern er hat sich halt die Frage gestellt, mit was kann ich anfangen mit einer Analyse, wenn ich nicht den ganzen Rest schon voraussetze. Also wenn ich über Klassen sprechen will, dann weiß ich irgendwie, das geht um Zugang zu Produktionsmitteln, muss ich erstmal erklären, was Produktionsmittel sind, dann die Arbeiter kriegen Geld, dann muss ich eigentlich erstmal erklären, was Geld ist, bevor ich erklären kann, was Arbeitslohn ist oder so. Und hat über solche Überlegungen sich die Frage gestellt, mit was kann ich eigentlich anfangen? Was es vielleicht zwar nur gibt, wenn es das Ganze gibt, aber wo ich einen vernünftigen Zugang zu kriege oder wo ich was ich erklären kann, ohne was vorher was anderes erklären zu müssen. Und das war für den Marx dann die Ware. Also diese Dinger, die wir so im Supermarkt kaufen. Und hat über die dann, hat die sich halt angeguckt. Und hat festgestellt, dass das Erste, was die auszeichnet, ist, ich kann damit mit anfangen. Also die haben Gebrauchswert. Ich kann auf dem Stuhl sitzen, kann mit dem Kuli schreiben, kann mit dem Auto durch die Gegend fahren und so weiter und so fort. Deshalb produziert die aber im Kapitalismus keiner, das wissen wir alle. Die werden produziert, damit man sie verkaufen kann. Die haben einen Tauschwert oder präziser ausgedrückt, sie haben einen Wert. Das heißt sozusagen gesellschaftlicher Reichtum im Kapitalismus, sagt Marx, hat immer diese zwei Seiten. er erscheint uns einerseits als Gebrauchswert, als etwas Nützliches, und andererseits als etwas, was wir gegen Geld wegtauschen. Das Gleiche gilt dann natürlich für die Tätigkeit, mit der man diese Dinge herstellt. Die erscheint dann einmal als die konkrete Tätigkeit, mit der ich diese Dinge herstelle. Also ich kann mir Schmiedearbeit angucken und dann vor dem Hintergrund, da werden gerade Hufeisen oder irgendwas anderes hergestellt. Oder Schneiderarbeit unter dem Blickwinkel, da werden gerade Klamotten hergestellt oder so. Das heißt, nennt der Markt konkrete Arbeit. Dann sehen wir nach hier, sieht schöner aus. Man kann sich die Arbeit aber auch nur unter der Tatsache angucken, dass da überhaupt gearbeitet wird. Also unabhängig davon, ob geschmiedet, geschneidert, philosophiert oder gejagt wird, guckt man sich einfach nur an, was wird da überhaupt getan oder wird da überhaupt was getan. Das ist eine der Marx abstrakte Arbeit und sagt sozusagen, die abstrakte Arbeit, die Tatsache, dass Menschen arbeiten müssen in dieser Gesellschaft, um an andere Produkte zu kommen, die Grundlage dafür, dass diese Dinger sowas wie Wert haben, diese Produkte, und sozusagen das, worüber gesellschaftliche Vermittlung stattfindet. Also der Austausch der Menschen in der Gesellschaft untereinander. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Gibt es da erstmal ganz direkt Fragen zu? Ich würde das in einem zweiten Schritt nochmal präzisieren, was der traditionelle Marxismus draus macht und wie die neue Marx-Lektüre damit umgeht. Was heißt konkrete Arbeit und was macht da jetzt? Konkret, also ist dieselbe Tätigkeit, aber ich kann ihn mir angucken, einmal unter der Perspektive, was wird da gerade gemacht, wird da ein Hemd hergestellt oder wird da ein Schuh hergestellt, oder ich kann sie mir unter der Perspektive angucken, wie viel gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit wird da eigentlich gerade verausgabt, um irgendwas herzustellen, was dann hinterher verkauft wird. Also hier mir sozusagen direkt angucken, was passiert, und hier einfach nur feststellen, da wird gearbeitet. Das heißt, die konkrete Arbeit bezieht sich ja, deswegen hat sie es wahrscheinlich auch so daneben gemacht, eher auf den Gebrauchswert, der da erstellt wird, und die abstrakte Arbeit allgemein auf das Wert. Genau, die konkrete Arbeit ist sozusagen die Grundlage für das, was dann als Gebrauchswert erscheint, und die abstrakte Arbeit ist die Grundlage für das, was dann als Wert erscheint. Was genau das, und ganz kurz, was genau das heißt, bildet die Grundlage für. Da kann man dicke Bücher drüber schreiben. Also da würde ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen wollen, vielleicht, da gibt es auch völlig unterschiedliche Positionen, aber ja, so die Grundidee. Nur eine Anmerkung für ein häufiges Missverständnis, also konkret, es gibt nicht irgendwie die konkrete Arbeit und die abstrakte Arbeit, und dass es bestimmte Tätigkeiten sind, die abstrakte Arbeit wie Fließband oder sowas, das ist damit nicht gemeint, sondern in jeder Arbeit gibt es eigentlich diese Momente der konkreten und abstrakten Arbeit. Diese abstrakte Arbeit ist das, was den Tauschwert bildet. Das ist das, was allen gemein ist. Einfach Aufwendung von menschlicher Energie. Ja. Und die neuen Marx-Lektüre, die haben jetzt einfach mehr so einen Fokus auf diese Warentheorie von Marx noch, oder interpretieren das anders? Oder? Ich würde ganz kurz noch einen Schritt dazu machen und würde dann sagen, was das Besondere ist. Was der Marx dann macht, im nächsten Schritt, auch nur ganz kurz und ganz abstrakt, ist, dass er sagt, na, hier haben wir halt den Austausch, der eine gibt halt, wir haben nur Waren in dieser Situation, und der eine schleppt immer die Schweinehälften auf den Rücken mit sich und der andere hat zwei Stühle dabei, und dann tauschen die das gegeneinander aus, das ist irgendwie unpraktisch, und kommt dann über 4 oder 5 Vermittlungsschritte dazu zu zeigen, das funktioniert eigentlich gar nicht, so kann die Gesellschaft nicht funktionieren. Eigentlich funktioniert die Gesellschaft ja so, dass dann das Geld zwischengeschoben wird. Also wir tauschen nicht Ware gegen Ware, sondern Ware gegen Geld. Für das Geld kaufen wir uns eine andere Ware. Auch das ist natürlich als gesamtgesellschaftliches Beziehungsgeflecht, wenn wir uns vorstellen, in der gesamten Gesellschaft wird einfach nur Geld, also die Gesamtgesellschaft, die organisiert über Geldaustausch, ist so ein zufälliges Ding, was mit irgendeiner Ware zufällig anfängt, auch irgendwie komisch. Dann kann man das Ganze natürlich auch beschreiben, wie man es auch umdreht. Hat Geld, kauft dafür Waren, verkauft die und kriegt dafür auch wieder Geld. Das ist ja im Prinzip derselbe Satz, nur halt, also hier könnte ich auch Geld beschreiben. Würde das ja auch funktionieren. Das ist ein anderer anderer Teil aus der Reihe, den ich mir rausgreife. Hier sehen wir jetzt, macht auch wenig Sinn. Also wenn ich irgendwie 10 Euro reingebe und kriege 10 Euro raus, stellt sich die Frage, wozu ich mir den Aufwand überhaupt mache. Hier oben macht es ja irgendwie Sinn. Also wenn ich einen Stuhl habe, aber ich will einen Tisch haben, dann tausche ich die irgendwie gegeneinander. Warum kann der Marx dann immer feststellen, geht es im Kapitalismus natürlich um Geld, dass man gegen Waren eintauscht und hinterher hat mehr Geld als gegen Gewinn, Profit oder irgendwie sowas. Dass das bei Marx so steht, wusste auch der traditionelle Marxismus. Die Lesart des traditionellen Marxismus ist, irgendwann in der Urgesellschaft, vielleicht auch in der Antike, bildet sich das hier raus. Wir tauschen dann alle Waren gegeneinander. Und irgendwann passieren diese vielen Zwischenschritte und es gibt immer irgendwie neue Verallgemeinerungen von Waren. Irgendwann bildet sich das Geld raus. Und der Übergang zum Kapitalismus ist dann der, dass das Geld zum Selbstzweck wird und dass man aus Geld mehr Geld macht. Und das hier gilt aber für alle Gesellschaften. Also alle Gesellschaften, die es gibt, sind warenproduzierende Gesellschaften. Das Besondere ist nur, dass sie sich verselbstständigt haben, weil es Eigentum an Produktionsmitteln gibt und deshalb haben die Leute, die dieses Eigentum haben, benutzen das, um aus Geld mehr Geld zu machen, weil sie das monopolisieren und zurückhalten können. Oh ja, so ungefähr. Ne? Kommt der Begriff der Überschussproduktion hier bei Marx gar nicht vor? Also, dass das nicht mal aus dem Geld mehr Geld machen, macht ja erst Sinn, wenn die Gesellschaft mehr produziert, als sie tatsächlich braucht. Also hier würde dann auch mehr... Kommt drauf an, also je nachdem, wie man es formuliert, wahrscheinlich auch. Also sagen wir es mal so, das hier ist das erste Kapitel des Kapital, das hier passiert dann beim dritten und das ist das vierte. Du hast gerade gesagt, ihr seid im 23. Kapitel. Also da kommt ein bisschen was nach, sozusagen. Ich wollte jetzt nur diese Grundlagen erstmal kurz vorstellen, um zu zeigen, wo das Besondere ist. Weil die neue Marx-Lektüre sagt jetzt nämlich, so einfach können wir es uns nicht machen. Erstens, wenn wir uns andere Gesellschaften angucken, können wir nicht feststellen, dass die über den Austausch von Waren organisiert sind. Also dass da wirklich alle die ganze Zeit Waren produzieren und ihre Gesellschaftlichkeit darüber herstellen, dass die Waren austauschen, gibt es halt einfach nicht. Also noch im Mittelalter gibt es natürlich sowas wie Märkte, die aber klein, lokal begrenzt sind und eher die Aufgabe haben, Überschussproduktion da abzuliefern. Aber nicht das sind, wofür alle die ganze Zeit produzieren, sondern es gibt ganz viel Subsistenzproduktion, also Produktion, wo Leute für sich selber produzieren, für ihre Familien oder so, oder wo es Feudalabgaben gibt, wo man irgendwie an den Schaffen oder an Adlige irgendwie was abgeben muss oder so, aber wo es nicht über Warenaustausch bezogen wird. Also das eine Argument, was vorgebracht wurde, und das andere war, dass der Marx, wenn man den Text liest, sehr viele Passagen gibt, wo er Warenproduktion und Kapitalismus aneinander koppelt. Ja, wo er sagt, der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaften erscheint als riesige Warensammlung. Das kann man ja auch so lesen, man sagt, na, irgendwie hängen scheinbar Kapitalismus und Warengesellschaft eng miteinander zusammen. Und das ist eigentlich nicht die Logik von menschlichen Gesellschaften im Allgemeinen, das ist die Logik von Kapitalismus. Was die Menschen dann machen, ist, dass selbst wenn sie erkennen, dass es um sowas hier geht, oder dass bestimmte Sachen im Kapitalismus passieren, dass sie so tun, als wäre es überhistorisch, als wäre das Natur. Deshalb erkennen die manchmal Sachen, die gar nicht so falsch sind, sagen aber gleichzeitig, na, das ist halt so ist der Mensch oder so. Und dadurch wird es dann falsch. Also nicht die Beschreibung ist falsch, sondern die Tatsache, dass behauptet wird, dass es immer so gelten würde und nicht nur für den Kapitalismus. Und darauf legt die neue Marx-Lektüre großen Wert, dass sie sagen, diese Kategorien, die werden erst im Kapitalismus relevant und spielen erst dann eine große Rolle. Das heißt, das, was wir abschaffen müssen, also sozusagen das, was den Kapitalismus abschafft, sind Klassenkämpfe für die neue Marx-Lektüre, das ist kein Thema. Aber die müssen nicht nur die Klassengesellschaft abschaffen, sondern auch die Warenform. Wo kommt diese Warenform her? Die gibt es natürlich, weil es bestimmte staatlich-rechtliche Austauschregelungen gibt. Also weil es ein Gesetz gibt, vor dem alle gleich sind, das regelt, wer wann was darf. diese, auch diese Form von da schon direkt funktioniert, entsteht in dem Moment, wo die Sting hier entsteht, wo die Warenproduktion entsteht. Dementsprechend muss natürlich neben der Warenform auch die Rechtsform in die Mülleimer der Geschichte geschmissen werden. Das machen aber die Klassenkämpfe. Also es gibt häufig den Vorwurf, bei denen gäbe es keine Klassen mehr oder so. Das halte ich tatsächlich für falsch. Würde ich schon sehr deutlich sagen, dass es, um das abzuschaffen, natürlich Klassenkämpfe braucht. Aber die müssen halt mehr tun, als nur die Klassengesellschaft und die Eigentumsverhältnisse umzuwälzen, sondern die müssen die Art und Weise, wie Menschen sich aufeinander beziehen und gesellschaftliche Beziehungen herstellen, nämlich über Waren und über Geld, die muss im Fort. Und damit bietet sich das natürlich an, da auch staatskritisch anzuknüpfen. Weil die halt, in dem Moment kannst du kein positives Staatsverständnis mehr haben im Sinne von Staat als Übergangsmöglichkeit, um dann langsam und behutsam in die kommunistische Gesellschaft hinüber zu switchen. Das wird dann schwierig. Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zusammen, was ist der Unterschied zwischen dem traditionellen Marxismus und der neuen Marxismus? Hm. Vielleicht mache ich mal so rum, die formale Bezeichnung dafür, also für diesen Streich, ist die, wie liest man das, was der Marx im Kapital macht? Die einen sagen, das liest man historisch. Das heißt, die Sachen, die jetzt zuerst streicht, sind die, die historisch früher waren, und schildert dann eigentlich nur sozusagen befreit von den historischen Zufälligkeiten den Gang, wie die Geschichte halt durchgegangen ist. Erst hat die Gesellschaft, wo die Leute Ware gegen Ware getauscht haben, dann irgendwann hat sich das Geld dazwischen geschaltet, mit dem Kapitalismus vom Ausbeutungsbeziehung gegangen. Das heißt aber, dass diese ganzen Sachen und alles, was hier dranhängt, spezifisch kapitalistisch ist. Gar nicht. Allgemein menschlich ist. Und die neue Marx-Lektüre würde sagen, nee. Hier vorne fängt der Kapitalismus an. Vorkapitalistische Gesellschaften funktionieren nach ganz anderen Prinzipien. Die müssen wir mit ganz anderen methodischen Instrumentarium angucken. Und haben mit denen hier überhaupt nichts zu tun. Und könntest du mir jetzt nochmal erklären, was genau Warenform und was Rechtsform ist? Also Warenform meint, dass Dinge nicht nur produziert werden, dass ich den Tisch nicht nur produziere, damit ich dran sitzen kann, und den Apfel nicht nur produziere, damit ich satt werde und jemand anders was auch gegeneinander satt wird oder so, sondern dass ich den Apfel produziere, weil von vornherein klar ist, den wird jemand anders essen, nicht ich. Und ich kriege für den Apfel was anderes. Also sozusagen andere konsumieren meine Arbeit. Das gibt mir aber die Möglichkeit, die Arbeit von anderen zu konsumieren. Darüber entsteht ein Beziehungsverhältnis zwischen mir und den anderen Leuten, wo ich irgendwie damit zusammenhänge, was die tun, und die damit zusammenhängen, was ich tue. Aber nicht so, dass wir direkt drüber reden würden oder irgendwie dann direkt einen Einfluss drauf hätten, sondern alle machen irgendwas und versuchen auch ihr Ding dabei durchzusetzen. Also alle produzieren das, wovon sie glauben, dass ihnen das die meisten Vorteile bringt. Und dass sie dann am besten dabei wegkommen. Weil das ja die Voraussetzung dafür ist, dass sie überhaupt an Gesellschaft teilhaben können. Ich muss halt Kram produzieren, den andere kaufen, weil sonst kann ich nicht teilhaben an dieser Gesellschaft. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich bei Strafe des Untergangs dazu verdammt bin, Kram zu produzieren, den andere haben wollen, unabhängig davon, ob ich den selber für sinnvoll halte oder nicht. Genau, und diese gegenseitige Aufeinanderbezogensein mit allem, was da dann dranhängt, das bezeichnet man als Warenform. Also sozusagen, dass Dinge in der Form der Ware erscheinen und nicht einfach nur Dinge sind. Und das ist, was die neue Marx-Lektüre abschafft. Genau, und das muss also sozusagen, man muss nicht nur ausschaffen, dass es Ausbeutung gibt, dass die einen Lohn kriegen und die anderen einen Teil sich aneignen können, sondern die Form, in der dieser Reichtum produziert wird, nämlich von Waren und Geld, die muss selber schon überwunden werden. Das heißt, das Geld würden die auch abschaffen wollen. Das wäre dann letztlich die Konsequenz. Und die Rechtsform? Rechtsform wäre sozusagen diese Vorstellung, dass es nicht Leute gibt, die sind oben und für die gilt andere Regeln als die, die unten sind, sondern dass der Kapitalismus sich im Unterschied zu vorkapitalistischen Gesellschaften dadurch auszeichnet, dass es allgemeine Rechtsregeln gibt, die erstmal die ganzen Leute, die diese Arbeiten machen, als Freie auch freisetzt. Es gibt bei Marx diese Bezeichnung der doppelt freien Lohnarbeiter. Die sind frei, weil sie nicht mehr in irgendwelchen feudalen Abhängigkeitsverhältnissen sind. Die können jetzt irgendwie den Arbeitgeber selber aussuchen. Dummerweise müssen sie aber auch. Also sie sind auch frei davon, ihr eigenes Leben bestimmen zu können, sondern sind darauf angewiesen, ihre Arbeitskraft zum Markt zu tragen und sich irgendwo zu verdingen. Aber auf der Ebene sind sie tatsächlich frei, also sie sind nicht irgendwie so gebunden. Sie können sich aussuchen, wo sie hingehen, wen sie ihre passive Waren produzieren, können sie sich aussuchen. Und sie gelten vor dem Hintergrund auch als gleiche, weil für alle die gleichen rechtlichen Rahmenregelungen gilt. Es gibt allgemeine Steuersätze, es gibt einen Staat, der die Steuern von allen abschöpft, im Unterschied zu Feudalgesellschaften, wo erstmal die einzelnen Adligen auf ihr Klientel zurückgegriffen haben und beispielsweise sowas wie Könige zwar formal über dem Rest des Adels standen, aber ihren Hof daraus bestücken mussten, dass sie auf ihre Leute zugegriffen haben, ihre Ländereien, und keinen Direktzugriff auf die Ländereien von anderen Adligen hatten. Im Kapitalismus zieht der Staat von allen was ab und nicht nur von manchen. Also da verändert sich auch in der Vorstellung von Staatlichkeit und von Recht eine ganze Menge. Und das, was sich da verändert, ist ganz eng zusammenhängend. Also die hängen quasi, die sind verschwurbelt. Und entsprechend würden die sagen, das ist eine Fehlanalyse, nur ganz kurz, des traditionellen Marxismus davon auszugehen, dass Staat ein Klassenstaat ist, sondern dass eine Verharmlosung eigentlich viel schlimmer ist. Genau. Ich habe zwei Fragen. Einmal das mit der Warenform. Ist das das, wo Marx dann auch damit das Fetisch einbringt, dass uns das so erscheint, als wäre das naturwüchsig, dass alles ein Preisschild trägt? Und die zweite Sache mit der Rechtsform, was ist jetzt das Zentrale an dem Geld? Also das Nebenland der Rechtsform im Kapitalismus ist eigentlich, dass ein Besitz an Produktionsmitteln möglich ist, was Marx dann ja, glaube ich, den Sieg der toten Arbeit über die lebende Arbeit nennt. Mhm. Und nicht das Geld per se. Das könnten wir auch sonst mit irgendwas tauschen oder auch irgendwas noch direkt austauschen, würden wir es ja. Wäre immer noch das Schlimme, dass es ein Eigentum an Produktionsmitteln gibt und keine kollektive Entscheidung darüber, wie die Produktionsmittel angewendet werden. Ja, ich versuche mal zu beantworten. Das Problem ist, also ich würde gleich noch eine andere Theorie darstellen, kurz zumindest. Haben wir noch 25 Minuten. Das geht jetzt so ein bisschen in die Grenzbereiche, weil die, also die andere Position wäre dann die sogenannte Wertkritik. Die formulieren das noch ein bisschen expliziter und ein bisschen, wie ich finde, konsequenter. Also bei der neuen Marx-Lektüre sind da gerade bei den Fragen, die du sagst, die Grenzen und die Bedeutungsbeschreibung sehr schwammig, darum hoffe ich. Gebe da so halbwegs korrekt wieder, wie die das meinen. Genau. Das eine ist das mit dem Fetisch, das taucht dann in dem Kontext tatsächlich auf. Also das Argument ist, von Marx, dass es immer diese Geldware, Geld, Mehrgeldbeziehungen gibt. Und die im Grunde genommen ist das dann so ein Kreislauf. Also Leute produzieren irgendwelche Dinge, verkaufen die, kriegen die möglicherweise auch verkauft, haben dafür Geld, kaufen sich neue Produktionsmittel ein, stellen irgendwie Leute ein, produzieren andere Dinge, kriegen die möglicherweise verkauft, müssen aber auch gucken, was kann ich gerade verkaufen, was kriege ich gerade losgeschlagen. Wenn das irgendwie mal nicht klappt, gibt es eine Krise, dann kann man auch nichts verkaufen, dann werden Leute arbeitslos oder so. Aber das passiert immer deshalb, weil sozusagen diese Notwendigkeit, mein eigenes Leben reproduzieren zu können, daran gebunden ist, dass ich meine Waren losschlagen kann. Und das heißt, dass andere die kaufen. Deshalb muss ich immer gucken, was wollen die eigentlich haben, möglicherweise. Und muss sozusagen auf die, es gibt immer irgendeine Instanz, wo dieser Austausch passiert. Normalerweise ist das der Markt. Man kann auch die Funktion von Plänen auf eine ganz ähnliche Art beschreiben, also klassische Planwirtschaft. Hat, glaube ich, eine große Ähnlichkeit, die funktioniert dann nochmal anders, aber das wäre jetzt nicht, glaube ich, das Gegenmodell. Und dadurch entstehen aber Notwendigkeiten. Auf die bin ich angewiesen und aus denen komme ich auch nicht raus. Also eben sowas wie das, was man als Marktlage kennt, Wirtschaftskrisen oder sowas. Das heißt, es gibt auf der Ebene erstens eine Verselbstständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Also Menschen machen Gesellschaft die ganze Zeit, aber die Gesellschaft verselbstständigt sich den Menschen gegenüber, nimmt eine eigene Dynamik an, die durch die Menschen immer weiter vorangetrieben wird, auf die die Menschen direkt aber keinen Zugriff mehr haben. Sondern, und das ist dann der zweite Teil dieses Fetischbegriffs, die ganze Zeit das Gefühl haben, da passiert irgendwas über ihre Köpfe hinweg und sich das damit erklären, dass das wohl der natürliche Gang der Dinge ist. Das heißt, dieser magische Fetischbegriff hat immer diese zwei Aspekte. Einerseits eine Verselbstständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse gegen die Handlungsträger, die diese Gesellschaft hervorgebracht haben. Und als zweites, die Menschen erklären sich das darüber, dass sie sagen, das ist eigentlich doch ganz normal, das ist Natur. So sind die Dinge halt, da kann man halt nichts machen. Krisen gibt es halt. Insofern könnte man aus der Perspektive auch sagen, wenn bürgerliche Ökonomen sagen, damit die Wirtschaft wieder rund läuft, muss dieses oder jenes passieren, muss das gar nicht immer falsch sein. Das Problem ist meistens, dass sie die Alternative verschweigen, nämlich dass man mit dem ganzen Scheiß aufhören könnte. Also da gibt es nochmal so eine Perspektivverschiebung. Genau, das ist der Begriff des Fetischs. In Bezug auf die Rechtsform ist das, glaube ich, genau die Differenz, die du ansprichst. Also es geht sozusagen nicht nur um die Frage, oder für die neue Marx-Lektüre würde es nicht nur um die Frage gehen, wie sind konkret Eigentumsverhältnisse organisiert, wer hat da eigentlich Zugriff drauf oder so, sondern die Tatsache, dass Eigentum in Form von Privateigentum organisiert ist, das heißt, dass es bestimmte Gruppen von Leuten gibt, die Zugriff auf dieses Eigentum haben oder die überhaupt einen Zugriff auf das haben, was ihres ist und sozusagen rechtlich unterschieden werden von anderen und so, das ist eigentlich schon das Problem. Also das Problem ist nicht, dass der Staat die falsche Entscheidung trifft, sondern dass es einen Staat gibt, der sozusagen anders formuliert. Und das ist dann der Anknüpfungspunkt für diese ganzen Debatten, die man heute ja auch kennt, also das ganze Bündnis oder so, die dann stark staatskritisch auch argumentieren. Also es ist ja in Deutschland auch, oder im deutschsprachigen Raum, finde ich ein bisschen eine Besonderheit, dass es diese krasse Trennung, wie ich die in anderen Regionen noch wahrnehme, zwischen Anarchisten und Kommunisten, zumindest auf der Ebene so richtig nicht mehr gibt, sondern dass ein Großteil derer, die in politischen Bewegungen auftauchen und sich als kommunistisch verstehen, auch eine antistaatliche oder staatskritische Position haben. Und nicht mehr eine eher, ich sag's mal böswillig, staatsaffirmative Position wie der traditionelle Marxismus. Und das kommt, glaube ich, daher. Also auch wenn es unbefriedigend ist, weil ich gar nicht noch mehr in die Tiefe gehen mag. Ich hoffe, du könntest irgendwas damit anfangen. Ja, klar. Ich würde gerne eine Sache nochmal in den Fokus rücken, die ich glaube, die ein bisschen vielleicht unklar gewesen ist. Also mir kam es so vor, als wäre es vielleicht nicht ganz verständlich gewesen. Und zwar ist es ja jetzt so, dass nicht die einzelnen Leute, also die Menschen, die arbeiten, wirklich Waren herstellen, in dem Sinne, dass sie die herstellen und verkaufen, sondern dass eigentlich ja nur die Kapitalisten Waren produzieren. Also diejenigen, die halt die Produktionsmittel haben, die kaufen halt genau eine Ware immer ein, oder hauptsächlich eine Ware, natürlich auch andere Waren, eben diese wahre Arbeitskraft. Und das, was eigentlich die arbeitenden Leute auszeichnet, ist, dass sie halt eben nur eine einzige Ware haben, die sie verkaufen können, dass ihre Arbeitskraft ist. Und dadurch ist es eigentlich für die, also die können halt jetzt nicht wirklich gucken, was verkaufe ich auf dem Markt, sondern die können eigentlich nur ihre Arbeitskraft verkaufen und sind halt darauf angewiesen, dass der Kapitalist die auch kauft. Und der Kapitalist spielt dann halt das Spiel und überlegt, ja, was kaufe ich jetzt noch alles ein, wie kann ich das wieder verkaufen, weil er hat halt Geld und ne, kauft sich Waren ein, Arbeitskraft und so weiter. Konsumiert diese Waren, also Ressourcen, Arbeitskräfte, stellt man einfach mehr und verkauft wieder. Und der macht halt irgendwie dieses GWG-Strich, also das Geld wird zu mehr Geld verwandelt, während halt den Arbeitern nichts anderes übrig bleibt, als einfach immer wieder ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen. Und die muss halt auch irgendwie produziert werden, aber das macht man dann halt mit dem Arbeitslohn, da werden dann noch andere Gesellschaftsschichten oder Teile der Gesellschaft für unterdrückt, dass die das für einen quasi regeln. Und dadurch, dass jetzt quasi diese Produktionsmittel, also die Fabrikgebäude und Ressourcen, die einzelnen Leuten gehören, also dass die unter Privateigentum sind, das führt halt dazu, dass die anderen gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und wenn man jetzt das in den Fokus rückt, dann könnte man ja sagen, ja gut, das ist eigentlich das Problem, ist, dass die Arbeiten sind ausgeschlossen vom Zugriff auf die Produktionsmittel, deswegen müssen wir ihre Arbeitskraft verkaufen. wenn es doch einfach allen gehören würde, die Fabrik, so, dann wäre das ja nicht so schlimm, dann könnte einfach jeder hingehen und produzieren, was er sie braucht. Und dann könnte man jetzt sagen, dann wäre das alles besser. Also wenn man jetzt einfach den Arbeit, die Fabrik gibt, ist es gut. Und naja, da könnte man jetzt halt hingehen und sagen, das ist eine Verbesserung, und man kann jetzt sagen, ja, aber die produzieren immer noch Waren. Wenn die immer noch Waren produzieren, um die nachher zu tauschen, dann ist es eigentlich genau der gleiche Scheiß. Also dann sind die trotzdem wieder dann machen die trotzdem wieder abstrakte Arbeit, das ist trotzdem irgendwie halt nicht wirklich, das hat die dann nicht wirklich befreit. Also nur weil wir das jetzt selber gehört und wir selber das verkaufen können untereinander, hat sich eigentlich diese Grundform nicht verändert. Und ich würde sagen, dass das auch ein bisschen der Unterschied ist zwischen Traditionsmarxisten und Marxbildung. Dass in modernen Ansätzen halt nicht nur der Fokus auf dieses Eigentum im Sinne von wem gehört das am Ende, wer darf das verteilen, liegt, sondern eben genau wirklich, wie wird es produziert. Ich weiß nicht, was jemand schon sagen hat. Ja, aber würde ich auch sagen, dass die Differenz so ein bisschen. Wobei auch da die neue Marx-Lektüre sehr ambivalent ist, also gerade mit der Frage. Also es gibt dann bei Marx auch entsprechend lange Auseinandersetzungen, wo er dann guckt, was heißt das für die wahre Arbeitskraft, diese Logik, die ich da oben aufgemalt habe, die hat einen Gebrauchswert und die hat einen Wert und wie stellt sich das dann da im Austausch mit den Kapitalisten und so. Also der geht das ziemlich minutiös, diesen ganzen Prozess durch und dann den weiteren Produktionsprozess auch, bis hin zu Krisen und bis hin zur Frage, wie verhält sich eigentlich zu dem Ganzen, was da geschildert ist, sowas wie Finanzmarkt oder so. Das ist dann bei Marx relativ stichwortartig nur, weil er darüber verstorben ist, bevor er das nochmal präzisieren konnte. Aber auch da, also da irgendwann ab Seite 1000 wird es dann für die Analyse des Finanzmarktes spannend. Das habe ich jetzt erstmal weggelassen, weil es mir erstmal so um die grobe Gruppstruktur und die Idee geht, aber das würde ich auch sagen, dass das im Prinzip die Grundidee ist. Sagst du noch was zum Mehrwert? Bitte? Sagst du noch was zum Mehrwert? Wertkritik. Ja, denn ich kann auch noch mal kurz was zum Mehrwert sagen, wenn es da größere Interesse gibt. Was hast du noch für eine Frage? Vielleicht nur noch eine Frage. Also, irgendwie klingt das ein bisschen ähnlich wie in der kritischen Theorie, dass sie sehr viel über so eine Negativabgrenzung arbeiten, also sich an der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft jetzt so abarbeiten. Also, das geht nicht, und das sind falsche Verhältnisse, das muss abgeschafft werden. Also, haben die jetzt auch irgendwie sozusagen so konstruktive Elemente, was dann dem entgegentreten soll. Also wenn dann sagen, Staat muss weg, Warenform, Rechtsform, bleibt dann nicht mehr viel übrig irgendwie. Also vielleicht auch nochmal zurück zu diesen, wenn wir hier zurückkommen, würde ich sagen, die verwerten diese Geschichtsphilosophie, ergänzen die Vorstellung von der Klassengesellschaft, dadurch, dass sie sagen, das, was weg muss, ist nicht nur die Klassengesellschaft, sondern auch die Form, in der diese Aneignung stattfindet. Wenn man sich klassisch macht, ist gerade, ich glaube, im Mandelbaum Verlag ein Buch über Arbeitskämpfe in Argentinien erschienen, mit einem Typen, der lange Zeit die Leute in den Fabriken besucht hat und da so ein bisschen auch Berichte aufgeschrieben hat, was sie für Probleme haben. Ja, und das sind ja letztlich Genossenschaften, die da jetzt haben. Und die haben aber das Problem, dass die dieser Marktlogik nicht klarkommen. Weil die immer wieder Marktzwängen ausgesetzt sind und daran kaputt gehen die ganze Zeit. Wenn ihnen das trotzdem irgendwie was bringt, weil dann entwickelt man sich auch weiter in so einem Projekt. Und deshalb kann es ja auch sinnvoll sein, sowas zu machen. Aber offensichtlich als Überwindungsperspektive deutlich an die Grenzen stößt. Auch sowas könnte man dann an der Stelle verweisen und sagen, eigentlich brauchen wir eine Logik, die darüber hinaus verweist. Was das machen soll, ist immer noch der Klassenkampf, wo die auch gar nichts mit zu tun haben, ist so Parteikram, und die sind weitestgehend nicht nur parteifern organisiert, sondern letztlich auch bewegungsfern. Also Neue Marx-Lektüre ist wirklich eine akademische Veranstaltung von Linken, die in ihren Studierkämmerlein und in ihrem Gesekreis sitzen und den Marx-Text, erste Auflage und vierte Auflage vergleichen und sich stundenlang drüber streiten, warum er diesen Satz geändert hat. Also so Seminarbenutzung. Da bin ich ein bisschen ganz bösartig als Seminarbenutzung mehr bezeichnen könnte. Die machen teilweise gute Sachen, finde ich, aber das ist einfach nicht deren Fragestellung und der Kommunismus aus. Die Fragestellung ist, bevor wir sowas machen können, müssen wir erstmal genau bestimmen, wie das funktioniert, was wir wollen. Und darum analysieren wir das minutiös, um daraus möglichst viele Erkenntnisse über den abzuschaffenden Gegenstand zu zu erlangen, um es mal positiv zu formulieren. Genau, ganz anders natürlich als diese verstaubten Seminarmarxisten. Endlich. Die Wertkritik. Kleine Zeitansage, wir haben jetzt noch knapp eine Viertelstunde offiziell. Inoffiziell könnten wir auch noch ein bisschen hinausziehen. Kommt drauf an, wie wir das wollen. Ich würde jetzt erstmal auf 5 bis 10 Minuten was erzählen wollen. Dann können wir ja mal gucken, wie das Diskussionsbedürfnis ist. Also wegen mir können wir auch gerne ein bisschen länger machen, aber das glaube ich ja auch immer, wenn man so lange Leute beim Reden von komischen Sachen zuhören hat. Es gibt 3 Sachen in Hinsicht, glaube ich, oder 3 Sachen, die mir so beim Vorbereiten eingefallen sind, wo sich die Wertkritik, also die baut im Grunde genommen hier drauf auf. Also die kommen sozusagen aus derselben Tradition, dass ihr irgendwann festgestellt habt, das funktioniert nicht mit diesem Traditionsmarxismus und irgendwie ist das komisch und kann nicht mehr fassen, was die sozialen Bewegungen heute machen, wir müssen das irgendwie anders analysieren. Das finde ich auch ganz interessant, wenn man sich so die Editorials von den ganz frühen wertkritischen Zeitungen anguckt, weil die gelten ja immer so als, die wollen mit Bewegung nichts zu tun haben. Die haben immer am Anfang eine 5-seitige Einschätzung, wie ist gerade so die Bewegungssituation und was passiert da gerade. Und das funktioniert auch nicht mehr, wie wir diese Theorie machen. Das bringt die Leute doch nur dazu, dass sie die Scheinkämpfe führen, die eigentlich gar nicht relevant sind. Und das frustriert die Leute und das hemmt die Bewegung. Also der Impuls, der ursprünglich ist tatsächlich gewesen, dass man die Bewegung wieder voranbringen muss. Darum sind das auch keine Seminarmarxisten. Die haben es gemacht, indem sie sich hingesetzt und dicke Bücher geschrieben haben. Das ist der Wechsel. Wir haben 3 Sachen, die Ihnen wichtig sind. Die erste kennt ihr auch schon, nämlich diese Geschichte mit der Form, die hatten wir eben schon. Auch die wird, finde ich, im Kapital, in der Wertkritik noch ein bisschen spezifiziert. Ich kann das jetzt wirklich nur ganz grob anreißen. Es gibt natürlich sowas wie die Warenform. Also eine spezielle Form, in der der Reichtum und Kapitalismus erscheinen, das ist das, was wir hier hatten. Es wird immer sehr viel Wert darauf gelegt, was diese gesellschaftliche Vermittlung macht mit den Leuten, dass ich mich nur indirekt auf andere ziehe und mich dadurch so einer automatisch entstehenden Struktur unterwerfe. Es gibt natürlich auch sowas wie Recht und Staat und so, was zu den Formbeziehungen dazu gehört, was da irgendwie mit verknubbelt ist, was überwunden werden muss und kein Teil von der emanzipativen Aufhebung sein kann. Wir gehen dann dabei aber noch ein bisschen weiter und verweisen auch noch auf andere Sachen, die spezifisch damit verbunden sind in der kapitalistischen Form, nämlich sowas wie Tätigkeit. Wir sind vor 10 Jahren bekannt geworden mit der These, dass Arbeit eigentlich die spezifisch kapitalistische Tätigkeitsform ist. Und es eigentlich wenig Sinn macht, in nicht kapitalistischen Gesellschaften von Arbeit zu sprechen, weil Arbeit so eine komische abstrakte Benennung davon ist, dass ich irgendwas tue, nur weil ich es halt tue, oder so, dass man auch nicht richtig definieren kann. Also den Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit kann man eigentlich nur definieren, wenn man Rückbezug auf die Verhältnisse nimmt, in denen es passiert. Also warum Gärtnern in dem einen Fall Arbeit sein soll und im anderen Fall Freizeit, je nachdem wer es tut, ist irgendwie schwierig, aber sozusagen die These, nicht nur das hier, ist formspezifisch für den Kapitalismus, auch das hier ist formspezifisch. Das Ganze kann man dann auch ausweiten auf so Geschichten wie Zeit, kapitalistischen Vorstellungen von Zeit. Zeit ist etwas, wo eine Minute genauso lange dauert wie die andere und die eine Stunde folgt auf die andere und es gibt einen historischen Ablauf. Auch da kann man zeigen, dass es steht historisch mit dem Kapitalismus. Und prägt auch, sozusagen hier, das Relevante bei der abstrakten Arbeit ist die Arbeitszeit. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es eine bestimmte lineare Zeitvorstellung gibt. Also die ganzen Sachen hängen alle miteinander zusammen und sind eigentlich ohne einander nicht zu denken. Das Fieseste und Trickigste, auch für die kritische Psychologie möglicherweise, ist das Objekt. Also die Vorstellung, dass es Subjekt-Objekt-Verhältnisse gibt, dass die Menschen sich als Subjekt wahrnehmen, den Rest um sich herum als Objekt. tatsächlich etwas ist, was mit der modernen kapitalistischen warenproduzierenden Gesellschaft in die Welt tritt. Also auch als Beispiel, dann kann man auch sagen, konkrete Arbeit oder sagen wir hier Gebrauchswert, dass die Dinge Objekt sind, auf die ich zugreifen kann, ist eine Sache, die im Feudalismus nur in Teilen gilt. Und da war dann halt klar, das Schwert darf nur von Adligen geführt werden. Da ist das Schwert nicht im eigentlichen Sinne Objekt, dass alle darauf zugreifen können. Es gibt Geschichten aus vorkapitalistischen Zeiten, die sowas wie ich nicht kennen. Also wo sozusagen kulturell die Vorstellung von ich als Subjekt bin immer mit mir identisch und immer das Gleiche, wo es das einfach nicht gibt. Man kann auch, oder zumindest gibt es Leute, die das versucht haben, ich fand es plausibel, nachzeichnen, dass erst in dem Moment, wo sich diese Warenlogik durchsetzt, wo ich immer gucken muss, wo ich meinen Schnitt mache, weil ich ja Arbeitszeit verausgaben muss und in Verbindung zu den anderen treten, dass erst dann relevant wird, tatsächlich eine mit sich selbst identische Persönlichkeit auszubilden. Wenn man das nachlesen will, gibt es eine spannende Arbeit von Wohlleib und Trieb, verkehrte Subjektivität heißt die, wo man am Anfang so ein bisschen Ethnologie-Ausführungen und geht dann verschiedene sozialpsychologische Studien durch und auch die philologische Entwicklung, wie sich die Vorstellung ausgebildet hat. Also für die Frage auf der Ebene tatsächlich ganz spannend. Und die Sachen hängen irgendwie alle miteinander zusammen und sind alle determiniert durch das, was man so Form bezeichnen kann. Also, ne? Das Problem ist die kapitalistische Form und aus der müssen wir raus. Und das heißt, dass wir nicht nur die Warenproduktion überwinden und uns eine Ökonomie ohne Geld ausdenken müssen. Das heißt auch, dass wir irgendwie allgemein verbindliche Organisierungsformen finden müssen, jenseits abstrakter Staatlichkeit und Recht. Also irgendwie auch die Selbstverständlichkeit, mit der wir Dinge tun, irgendwie verändern müssen. Mit der Zeit weiß man nicht so richtig, was das eigentlich bedeutet. Das heißt aber auch, dass sozusagen die Art, wie wir zur Welt stehen, wir in grundlegender Art hinterfragen müssen. Das gilt einerseits für die ganzen Ideologien, die wir mit uns rumschleppen. Also so ein kleiner Egoismus-Trip haben wir irgendwann immer mal. Spätestens, wenn es darum geht, wie wir unseren Studienabschluss fertigstellen wollen. Geht vielleicht ja auch in dieser Gesellschaft nicht anders. Wir schleppen alle diverse Rassismen, Sexismen, homophobe Restgedanken, Antisemitismus und sonst was mit uns rum. Zumindest vermute ich das mal. Da kann man sich irgendwie viel mit auseinandersetzen, aber so richtig raus kriegt man es häufig doch nicht. Und auch das ist, glaube ich, ein Teil von der Aufhebung von Kapitalismus, dass man das mitbearbeiten muss. Und das gibt es halt nur im Gesamtpaket. Und glücklicherweise, das macht die Herausforderung für einen Aufhebungsprozess nicht einfacher. Aber ich habe auch nie gesagt, dass es Spaß macht. Zwei Sachen noch ganz kurz, ich glaube, ich überziehe schon, ja. Das, was den Kapitalismus verändert, da ist die neue Marktlektüre so ein bisschen ambivalent. Die sagen zwar, das ist irgendwie so Geld, Ware, Geld, aber wenn man sich bei den Leuten anguckt, wie bestimmen die zum Beispiel die letzte Wirtschaftskrise, dann liegt das nach übereinstimmender Betrachtung eigentlich immer daran, dass es eine Umverteilung zwischen Arbeit und Kapital gab und irgendwo war dann zu viel Geld und die wussten nicht, was sie damit machen wollen und als Folge dieser aus Klassenkämpfen entstandenen Umverteilung gibt es dann irgendwie eine Krise. Und hier wird sozusagen deutlicher formuliert, das Ding hier bringt eine Dynamik hervor. Und die Dynamik kann, wie genau die das denken, erspare ich uns jetzt mal. Also die Kategorien sind in sich so widersprüchlich gestrickt, dass die dazu führen, dass der Kapitalismus sich dauernd verändern muss. Und es gibt einen nicht unerheblichen Teil von denen, die sagen, dass er im Moment in einer Situation ist, in dem das eigentlich schon nicht mehr funktionieren kann. Der Kapitalismus nur noch funktioniert, weil es einen erklecklichen Finanzüberbau mit entsprechenden lustigen Spielarten von Finanzprodukten gibt. Und man aber zurück zu einem voll funktionsfähigen Kapitalismus, selbst wenn man ihn denn wollte, schlichtweg nicht mehr zu haben ist. Und wir es eher mit Zerfalls- und Entgrenzungsprozessen zu tun haben. Also als ein Beispiel, Nationalismus in der Frühzeit ist, wir bilden große Nationalstaaten, mit denen wir ökonomisch wettbewerbsfähig sind. Das passiert in der Ukraine jetzt gerade nicht. Und in Schottland vielleicht auch nicht. Also so neuere Nationalismen sind eher so Zerfall in kleinen Ethnonationalismus. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist schlimmer oder besser als das andere. Ich will nur sagen, es verändert seine Qualität ein bisschen. Wertkritik würde dieses und viele andere Sachen damit erklären, dass es diese Dynamik gibt und der Laden den Zenit überschritten hat. Der dritte und letzte Punkt. Im Zentrum steht nicht nur die Frage der Ausbeutung und wo leitet das hin, sondern die Frage der Entfremdung. Im Sinne von, nicht im Sinne von, wir entfremden uns von unseren natürlichen menschlichen Möglichkeiten, sondern im Sinne von, gesellschaftlich ist so viel Potenzial geschaffen worden, mit dem Menschen eigentlich was machen könnten, aber wegen dieser blöden Dynamik haben wir da keinen Zugriff drauf. Und wir könnten den Zugriff aber haben, ist aber nicht so, stattdessen rennen wir den ganzen Tag zur Arbeit, sind Unruhe, haben Burnout und sonst sowas. Genau, also zu sagen, so eine Verschiebung ein bisschen von der Fragestellung hin zu, wie organisieren wir unser Leben, so wie wir es haben wollen, weg von, wer eignet sich eigentlich ungerechtfertigterweise zu viel. Das wäre so ein bisschen die Perspektive der Werkkritik und jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit für dich. Wir haben noch 2 Minuten. Ganz kurz Verständnisnachfrage. Und zwar wird die Wertkritik quasi sagen, weil du hast gesagt, der Kapitalismus verändert sich, dass dieses klassische, dass die klassische Werttheorie nicht mehr greift. Ist das sozusagen das, was die... Die würden sagen, dass die immer noch gilt, ja. Aber dass sie nicht mehr greift. Also sozusagen, das Ganze passiert immer noch in der wahren Form und das ist auch noch die herrschende Logik. Es geht darum, aus Geld mehr Geld zu machen und Waren zu produzieren. Nur... vereinfacht gesagt, der klassische Form, ich produziere erst abstrakte Arbeit oder Verausgabe, das haut mich ja nicht eine Heinrich wieder, werden durch Waren produziert, die Arbeit verausgabt wird und das passiert aber erst. Doch, ich würde das ja sagen, das passiert erst. Dann entsteht gesellschaftlicher Reichtum. Das, was in Finanzmärkten und mit effektivem Kapital, wie das bei Marx heißt, passiert, ist genau andersrum. Es gibt erst den Anspruchstitel darauf, dass irgendwann mal Arbeit verausgabt wird. Und um diesen Anspruchstitel rankt sich was, aber der braucht natürlich immer einen realgesellschaftlichen Bezugspunkt, auf den er zugreifen kann. Er kann nicht völlig fiktiv sein, sondern es muss immer irgendwas geben. Irgendwo muss ein Haus gebaut werden, wo man dann 5-fach Hypotheken drauf aufnehmen kann oder so. Aber es muss irgendwas passieren. Insofern ist das nicht losgelöst. Es bezieht sich immer noch auf die Form. Es ist auch irgendwie an den Inhalt angedockt, aber der Inhalt ist sozusagen in einer Krise. Also die Arbeit sozusagen. Deshalb funktioniert es nicht mehr. Aber es funktioniert immer noch in diesen Formen. Die Leute denken sich immer noch als Objekt. Der Staat erlebt eine Renaissance. Die Subjekte drehen alle total durch. Ihnen sind ihre Sachen irgendwie alle total wichtig, dass sie selber irgendwie zum Staat kommen und so. Genau. Also so ein schwieriges Verhältnis sozusagen zwischen den Sachen. Wollen wir uns ganz kurz noch drüber einigen, wie wir weitermachen, ob wir einfach noch eine Viertelstunde dranhängen oder wie euer Hunger und eure Zeitressourcen so sind? Ein Wissenshunger jetzt, oder? Weil genau, der Wissens- und der Magenhunger. Die Tina in einem dialektischen Verhältnis annehmen? Nein. Ich könnte mal fragen, wer noch 15 oder 20 Minuten dranhängen würde. Lieber 10 oder so. Ja, wenn man noch zum Essen kommt, das wäre super. Also wenn es geht, wenn die alle können ja noch bleiben, die länger. Dann würde ich vorschlagen, dass wir eine Runde machen und Leute nochmal fragen, die sie haben, sowohl zum letzten Teil, aber auch zu den Teilen vorher, nochmal sagen. Ich würde die dann sammeln und versuchen, eine Antwort zu geben, wo ich möglichst viele von euren Fragen mit erschlagen kann. Ich kann aber nicht versprechen, dass es funktioniert. Okay, dann hattest du dich gemeldet? Ja, also ich finde es halt super interessant, wenn wir die wahre Form halt abschaffen wollen, wie funktioniert das? Funktioniert es halt so irgendwie zentral organisiert oder funktioniert das so, dass das jeder für sich reflektieren muss, dass das abgeschafft werden muss? Und dann genau in dem Hinblick auch, dass alles, was darüber Form steht, Frage, Recht, Tätigkeit, Zeit, Objekt. Das heißt, das sind alles Sachen, die überwindet werden sollen. Und vor allem bei der Frage mit Subjekt-Objekt-Dichotomie, dass wir uns halt, dass wir das ja so verinnerlicht haben, wie können wir uns überhaupt noch verbinden? Also selbst mit Reflexion, wenn wir reflektieren, dass das vielleicht so ist, Subjekt-Objekt-Unterteilung, und dass das vielleicht vorher nicht so war, das ist ja so weit in uns eingebaut und als Gefühl übergegangen, dass ich bezweifle, dass das wirklich eigentlich durch Reflexion zu verändern ist. Gibt es noch andere Fragen? Das wird relativ leicht. Das, okay, dann versuche ich das einfach mal. Das macht eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung. Ja. Ich habe noch ganz vor, wenn ich jetzt im Kontext dazu komme, dass wir den Marxismus, den wir da gesehen haben, dass das wieder die Macht gleich, also es kommt uns als ein konkreter Schritt auf dieser Entwicklung. Also genau einen Widerspruch aufzuzeigen zwischen ja, Produktionskräften und Produktivkräften und Produktionsverhältnisse oder wie auch immer das sieht. Weil ja gerade da eben auch diese Widerspruch gemacht wird. Also gesagt, es gibt halt auch diese drei Formen, aber eigentlich sieht es in der Realität schon anders aus. Und da würde ich nochmal, ob das überhaupt so von denen auch so gedacht ist. Das ist jetzt keine wirklich konkrete Frage, wir gehen das mal gerade einfach mit der Dynamik und der Entfremdung gerade ein bisschen zu schnell. Und wenn es die Möglichkeit gibt, das nochmal ganz kurz zu erklären oder einfach den letzten Satz, den du zur Entfremdung gerade nochmal gesagt hast, mal zu wiederholen. Ich würde es noch ergänzen, also vielleicht auch die Frage, wie das dann ganz konkret zum Beispiel aussehen würde. Also es sind sehr viele theoretische Spekulationen, aber das Verständnis ist es so konkret, was man da entgegenstellen könnte, was die Tauschlinge oder irgendwas, worunter man sich was vorstellen kann. Da schon irgendwie okay. So Assoziationen gibt, weil die sind ja sehr soziale Bewegungen verhaftet. Was gibt es denn da für eine Praxis in diesen sozialen Bewegungen? Okay, dann würde ich das mal versuchen. Vielleicht fange ich mit der Frage, ist das nicht nur ein Schritt in diesem historischen Modell? Mal an. Ich weiß nicht, die anderen hängen ja eher zusammen. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese Vorstellung von Fetisch bei Marx die ist, dass er so doppelt ist. Einerseits ist es eine Verselbstständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse und andererseits ist es eine Naturalisierung davon. Also, dass man diese Verselbstständigung, die für den Kapitalismus besonders ist, auf alle Gesellschaftsepochen packt. Wertkritik würde sagen, die Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen gibt es tatsächlich. Nämlich innerhalb der kapitalistischen Gesellschaftsordnung und die sorgt da für diese historisch einmalige Dynamik, zu der ich gleich nochmal was sagen kann. Aber das gilt nicht für Gesellschaften vor dem Kapitalismus und es gilt auch nicht für Gesellschaften danach. Und dass der Marx das so behauptet hat, ist eigentlich selber, weil er dem Fetisch aufgesessen war. Also weil er doppelter Marx diese bürgerliche Geschichtsphilosophie für so selbstverständlich gehalten hat und übernommen hat, dass er nicht erkannt hat, dass das eigentlich auch eine Übertragung von etwas historisch Besonderem auf allgemeine Gesellschaft ist. So würde Wertkritik das, glaube ich, fassen. Und würde das präzisieren in Bezug auf die Dynamik, auch in Bezug auf Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse. Da hatte ich ja gesagt, das, was ihn wert bildet, ist die abstrakte Arbeit. Und zwar nicht einfach, wie lange einer arbeitet, sondern natürlich vor dem Hintergrund der jeweiligen Produktivkräfte, wie viel Arbeit im gesellschaftlichen Durchschnitt notwendig ist, um eine Ware herzustellen. Das ist die Ursache für den Wert. Wenn die Leute jetzt alle in Konkurrenz zueinander stehen, also hier nur Zugriff auf gesellschaftlichen Reichtum haben, wenn sie ihre Sachen gut losschlagen können und dabei möglichst viel auch dafür kriegen, haben die Interesse daran natürlich immer auf diesem gesellschaftlichen Produktivniveau zu produzieren. Weil wenn die anderen schneller produzieren würden, würde das irgendwie nicht klappen, sie müssen mehr Arbeit verausgaben, die weniger dafür kriegen und so. Dadurch ergibt sich, kurz und knapp gesprochen, die Notwendigkeit innerhalb der Warengesellschaft, die Produktivkräfte tatsächlich auch mal zu erhöhen. Und die Erhöhung der Produktivkräfte in dem Maßstab, wie es die seit der Durchsetzung des Kapitalismus gibt, gab es ja in der Gesellschaft so nicht. Also war ja nicht so, dass die Leute im Feudalismus wieder rumgerannt sind und versucht haben, die Produktivkräfte zu verbessern. Da hat es zwar auch irgendwie Entwicklungen und einzelne Sachen gegeben, und nicht in dem systematisierten Zusammenhang, wie das im Kapitalismus der Fall ist. Insofern gibt es das nur da und das hängt irgendwie an der Arbeitszeit und an der Produktivität. Und das heißt aber auch, wenn ich die Produktivität steigere, also wenn ich bessere Maschinen habe, die auch gesamtgesellschaftlich eingesetzt werden, dann kann ich vielleicht jetzt 20 Stühle in einer Stunde herstellen und nicht nur einen Stuhl. Die Gesellschaft, der gesellschaftlich anerkannte Reichtum ist der Wertreichtum, nicht der Gebrauchswertreichtum. Dass ich 20 Stühle habe, heißt nicht, dass ich 20 mal so viel Reichtum habe. Ich habe eine Stunde gearbeitet, das ist das Relevante. Das heißt, ich habe immer mehr Gebrauchswerte, aber das, was an Reichtum hergestellt wird, bleibt erstmal gleich, es sei denn, ich produziere noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wenn die Produktivkräfte irgendwann so stark gesteigert werden, wenn man zum Beispiel Computer erfindet, brauche ich so wenig Arbeit und kann so viel Scheiß herstellen, dass es schwierig wird, das überhaupt auf der Arbeit herzustellen. Da würden dann die Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in ein Missverhältnis geraten, das wird auf jeden Fall so nicht funktionieren. Die Behauptung von der wertkritischen Krisentheorie ist, dass der Punkt im Grunde genommen in den 70ern erreicht ist und seitdem über das Aufladen von den Finanzmärkten das sozusagen überspielt wird. Oder nicht voll durchschlagen kann. Genau. Aber das ist die Dynamik, die dahinter steht. Die irgendwie man zurückbringen kann an also ein Histomat-Modell, wenn man das spezifiziert, Aber genau, also da kommt so diese Vorstellung von Dynamik her, dass sich da immer was ändern muss. Und das sorgt natürlich auch für eine Entfremdung, weil man da immer hinterherrennen muss, dass man den Ansprüchen, die davon gesetzt werden, dass man denen nachkommen kann. Es gibt sozusagen innerhalb der Sozialtheorie immer so zwei Stränge, das finde ich eine plausible Theorie. Die einen fokussieren immer auf Ausbeutung, die anderen fokussieren immer so ein bisschen eher auf Entfremdung. Das kann man auch bei den Marschentheorien sehen. Der traditionelle Marxismus fokussiert eher auf Ausbeutung, die kritische Theorie eher auf Entfremdung zum Beispiel. Die neue Marx-Lektüre und insbesondere die Wertkritik stehen da in der Tradition der kritischen Theorie und gucken eher so auf diesen Entfremdungsgedanken. Eine kleine Anmerkung, das ist eben ganz interessant für den Herrschaftsbegriff auch, der so verwendet wird. Also der traditionelle Marxismus, das sieht man auch in der kritischen Psychologie, dass häufig die Rede von den Herrschenden und die herrschende Klasse und die beherrschte Klasse, während eben jetzt in der Wertkritik und auch der neuen Marx-Lektüre eher von einer abstrakten Herrschaft die Rede ist. Also was im Titel auch schon steht, dieses automatische Subjekt, also das Kapital als automatisches Subjekt, dem wir unterworfen sind in gewisser Weise und dem sowohl Kapitalistinnen als auch Arbeiterinnen unterworfen sind. Und das ist nochmal ein anderes Konzept, das ist auch interessant, das mal in der kritischen Psychologie zu diskutieren, was es für ein Konzept von Herrschaft und dann auch von Emanzipation gibt. Genau, zur Emanzipation wollte ich noch kurz was sagen, weil ich da zwei Nachfragen gab. Das Ganze wird jetzt nochmal schwieriger natürlich, weil wir in der Dynamik, das habe ich schon angedeutet, in einer Situation sind, wo der Kapitalismus nicht einfach so weiter funktioniert, wie er seit 100 Jahren funktioniert, sondern in der Tendenz eher zu Zerfallserscheinungen neigt, dass es immer größere gesellschaftliche Bereiche gibt, wo es ihm sehr schwer fällt, da seine Hegemonie aufrecht oder seine Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sagen wir es mal so. Und Kapitalismus macht nie Spaß und tut immer weh, aber noch schlimmer als zu arbeiten ist natürlich, als arbeiten zu gehen und Lohn zu kriegen, ist arbeiten gehen zu müssen und keinen Lohn zu kriegen. Und in der Situation sind wir gerade, zumindest an vielen Stellen. Deshalb ist die Frage der Hauptübung nicht nur eine Kopfübung für, wie machen wir das denn mal in 100 Jahren, wenn wir als Bewegung stark genug sind, sondern die Frage stellt sich irgendwie heute schon. Tatsächlich wäre die Herausforderung, so ein bisschen wie ich gesagt habe, also man muss einerseits Verkehrsformen finden, wie Menschen ihre Gesellschaftlichkeit herstellen können, ohne sich dabei sowohl auf persönliche Herrschaftsverhältnisse zu beziehen, einer gibt es einfach den Befehl, noch auf solche Formen von aus einer Dynamik, aus einer Marktdynamik oder ähnlichem hervorgehenden indirekten, subjektlosen Herrschaftsbeziehungen. Und sie müssen natürlich gleichzeitig sozusagen ihre eigene Stellung darin und ihr Verwobensein in diese Subjektform und die ganzen Ismen, die wir im Kopf haben, auch irgendwie reflektiert kriegen. Ich vermute, das funktioniert weder zentral organisiert noch privat alleine in stillen Kämmerlein, sondern tatsächlich über soziale Zusammenhänge, in denen man sich einerseits soziale Reproduktionsformen schafft, die jenseits dessen sind, und in denen man auch gemeinsam darüber spricht, was man eigentlich tut und wie es einem damit geht. Und man sieht das immer auch mal wieder in Regionen, wo die Krise richtig durchschlägt. Also 2001 in Argentinien zum Beispiel hat es ein bisschen die Runde gemacht, dass es da sehr viel Arbeitsverwaltung gab, wo die vom Staat sich das Recht erkauft haben, dass ein Teil der Sozialhilfe direkt an die Community ausgezahlt wird, und die haben so eine Art Soli-Küche gemacht. Und konnten dadurch wesentlich günstiger die Produktionsbedingungen der Leute sicherstellen, aber haben es kollektiviert und haben das dann auch umsonst rausgegeben. Spannende Beispiele gibt es in Detroit, wo zwischen den 60ern und 80er Jahren ungefähr die Hälfte der Stadtbevölkerung sofort entschwunden ist, in die Vororte gezogen ist, nur noch arbeitslose Schwarze zurückgeblieben sind und es viele Traditionen von Wiedereinigung der Stadt gibt. Teilweise gegen die Stadtverwaltung, aber in vielen Fällen auch mit der Stadtverwaltung. Also ganz spannende Sachen passieren, die Leute damit umgehen. Geschichten, Aufrechterhaltung von Krankenhäusern, sind auch ein bisschen durch die Medien gegangen, dass es da viele Prozesse gab, auch Aneignung, Versuche von Selbstorganisation, wo die Leute irgendwie die Ärzte nach ihrer Schicht noch eine Runde da geblieben sind und für die gearbeitet haben, die sie nicht leisten können, sozusagen auch nichts für genommen haben oder so. Also da gibt es Formen von organisierter Kollektivität jenseits der Warenform, die immer mal wieder irgendwo aufploppt. Aber das wäre, glaube ich, das Ziel. Und wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass man diese Warenform erhält. Und das heißt, dass man nicht mit Geld arbeitet und auch nicht tauscht. Das heißt, der Tauschring wäre eher nicht so. Sie haben irgendwann das Modell der Nutzerinnengemeinschaften. Da geht es darum, sich Dinge zur Verfügung zu stellen, die man gar nicht braucht. Genau, also bei Geben, Leihen und Schenken finde ich dann Schenken und Geben ganz gut und dann doch Leihen eigentlich auch. Aber Tauschen ist eher böse, sozusagen. Genau, darum würde ich sagen, oder aus der Wertkritik heraus, diese ganzen Ideen mit Gemeinwohlökonomie und so funktionieren in einem bestimmten Niveau für Leute, die ein bisschen besser situiert sind, vielleicht schon, als gesamtgesellschaftliches Modell nicht. Und auch Fabrikbesetzungen sollten sozusagen nur mit der Perspektive aus dem Markt rauszunehmen. Wie auch immer das dann aussehen soll, das weiß so richtig noch keiner. Aber das ist die Aufgabenstellung aus wertkritischer Perspektive. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt.